Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist Donnerstag, der 29. September 2016. Ich sitze hier im Phonodrom, aber auch nicht alleine, sondern ich habe heute den Enno bei mir. Hallo Enno. Hallo Pete. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil ich wollte mit dir schon mal podcasten und habe es jetzt einfach mal gewagt, dass wir den Termin zusammenfinden. Ja. Und siehe da, hat geklappt. Wunderbar. Enno, du machst ja ganz verschiedene und ganz tolle Sachen, aber wir kommen als erstes zu meinen drei Standardfragen. Wo kommst du her, wie siehst du aus und wie schmeckst du denn? Ja, also ich bin in Bochum im Ruhrgebiet geboren, bin dann aber in Ruanda in Ostafrika aufgewachsen, bis ich 5 war. Das ist so grob, wo ich herkomme. Wie ich aussehe, von Größe und Gewicht her guter deutscher Standard, das ist sehr praktisch, wenn man Klamotten kauft. Und ansonsten denke ich, die auffälligen Dinge sind rote Haare und ein roter Bart. Und wie ich schmecke, ist für mich schwierig zu sagen. Ich habe ja diese Twitter-Liste angeleckt und daher weiß ich eher, wie andere Leute schmecken. Aber vielleicht gibt's ja die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, die mich mal angeleckt hat und das in den Kommentaren einfach mal erklären kann. Das wäre bestimmt mal sehr, sehr spannend, ja. Ich finde diese drei Fragen ist immer, die Leute antworten ganz unterschiedlich. Also ich habe schon zu den drei Fragen im Prinzip eine ganze Podcast-Sendung gemacht und teilweise Leute, die halt sagen, naja, Zahlen, Daten, Fakten und es geht weiter. Das finde ich immer ganz, ganz witzig. Die Leute, die bei mir sind und die anderen Podcasts von mir mal gehört haben, die wissen, dass die Frage kommt. Aber du hast ja gesagt, du hattest viel vor, was anzuhören, aber bist nicht dazu gekommen und wusstest dann also nicht, was so auf dich zukommt. Leider nicht. Ich habe die 2 Folgen auf dem Handy und habe es nicht geschafft. Naja, ist ja halb so wild. Umso schön, dass du es heute geschafft hast. Ja, du, Berlin. Du sagtest Ruanda und dann Berlin. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin? Jetzt seit 5 Jahren. Ich habe davor aber schon mal 2, 3 Jahre hier gewohnt und davor schon mal 2 Jahre. Das heißt, insgesamt sind es jetzt ungefähr 10. Okay, das heißt, man darf sich schon als Berliner bezeichnen. Na klar, ab einem Jahr ist man Ur-Berliner. Okay, genau. Und das erste Mal warst du in Berlin, weil du ein Festival gemacht hast. Genau, ich habe ich habe hier das Geschichtsfestival Historiale mit organisiert. Es war Europas größtes Geschichtsfestival, was zu einem Jahrestag von einem historischen Ereignis Führung, szenische Darstellung, Reenactment und so weiter gemacht hat. Und am Ende hatten wir, ich glaube, 90.000 Besucher in einer Woche dazu, was schon in dem Bereich ganz okay ist. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der vom Ordnungsamt eine Erlaubnis für eine Märzrevolution hat. Aha. Steht wirklich drin, eine Genehmigung für Märzrevolution. Und das Ganze macht halt Hölle Spaß, ist interessant, beschäftigt man sich viel mit Geschichte mit, hat nur einen Haken, keiner will es bezahlen. Okay. Eine ganze Weile lang hat das die Wohnungsbaugesellschaft Mitte zum Teil mitfinanziert, also die waren ein wichtiger Partner, also nicht nur finanziell, sondern auch mit Kontakten, mit anderen Hilfen, mit einfach Locations stellen, weil klar, die haben einen großen Bestand an Locations. Aber auf Dauer ist damit halt nicht nur kein Geld zu machen, sondern es ist nicht mal finanzierbar. Wir haben dann selber Zehntausende jedes Jahr reingesteckt, um das durchzuführen, weil wir halt großen Spaß dran hatten, uns für richtig hielten, da über die Themen zu informieren. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, es geht nicht, es frisst Zeit, es kostet Geld. Und irgendwie, es gibt leider zu viele andere Themen gerade. Aber Geschichtsfestival Historiale, was hast du denn, was ist denn dein Background? Also du hab dich jetzt nicht irgendwie eingeordnet, dass du jetzt der große Historiker oder Event-Manager bist. Ja, ich habe Sicherheit in der Informationstechnik angefangen zu studieren. Das qualifiziert einem zu so ziemlich allem im Leben. Und ich habe schon, ich glaube mit 16 oder so angefangen, beim Chaos Computer Club bei den Veranstaltungen zu helfen. Also beim Chaos Communication Congress und erst als einer von diesen ehrenamtlichen Servicekräften, also nennen sich da Engel und dann wurde ich Erzengel, also ich habe die Leute mit koordiniert und habe dann, also bin da so reingerutscht, da ist man halt in einem gut etablierten Team, welches seit Jahrzehnten eine Veranstaltung macht und die sich immer freuen, wenn jemand mithilft. Das heißt, es kann nicht viel schief gehen, man kriegt aber mit, wie man richtig fette, teure Events organisiert und es wird einem in der Szene ja auch alles zugetraut und zugemutet, weil irgendwie, es interessiert keinen, wie alt man ist, was man sonst tut oder so. Das heißt, kannst du das? Super. Kannst du es nicht? Willst du es lernen? Mhm. Läuft. Und da lernt man schon viel über, also Personal oder eben in dem Sinne nicht richtig Personal, aber halt ja mitwirkenden Mitarbeiterführung, Motivation, Finanzierung, Getrolle, Generve von irgendwelchen Idioten, rechtliche Aspekte und so weiter. Und das, denke ich, hat viel dazu beigetragen, dass ich bei dem Geschichtsfestival dann auch deutlich besser schon dastand. Ja. Hast du das initiiert oder wer hat das initiiert? Nee. Es ist der Verein Historiale. Da bin ich inzwischen auch im Vorstand. Der macht das Geschichtsfestival oder hat gemacht das Geschichtsfestival Historiale und betreibt jetzt das Berlin Story Museum, was auch bei mir im Bunker ist. Mhm. Und der Verein macht halt einfach niedrigschwelligen Einstieg in Berlin-Geschichte. Mhm. Das heißt also, Themen wie Märzrevolution haben wir einfach mal 200 Soldaten auf den Alexanderplatz gebracht mit einer 6 Meter hohen Barrikade und 20 Kilo Schwarzpulver. Mhm. Und haben mal gezeigt, wieso die Schlacht um die Königsbarrikade aussieht. Und da sind wir ganz schlimm für gescholten worden, weil das ist ja blöd und das ist historisch irgendwie zwar vielleicht korrekt, aber das ist halt kein Vortrag in der Aula, wo alle einschlafen und so. Sagt, ja, wir hatten 12.000 Besucher und ihr? Mhm. Und ja, die kamen nicht alle, weil sie sauber geschichtsinteressiert sind. Also sie haben alle einen Flyer in die Hand gedrückt gekriegt mit, hierum geht's. Sagt so. Und sagen wir mal, 1% davon sagt, oh, das ist aber interessant. Märzrevolution war verdammt wichtig. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und podcasten, weil wir so ein kleines Problem mit Pressefreiheit hätten noch. Ja. Und dementsprechend kann man dann schon sagen, hat doch was gebracht. Wir haben nämlich Leute erreicht, die zum Vortrag in der Aula nicht gekommen wären, sondern die gerade einfach versehentlich über den Alexanderplatz geschlendert sind und dachten, geil, eine Ballerei. Ich auch denke, heute wäre das auch anders, obwohl das erst ein paar Jahre her ist. Aber das war halt so die Idee. Also Leute zur Geschichte bringen, die sonst nicht freiwillig daran teilnehmen wollen. Und war das ein Thema, was dich immer interessiert hatte? Oder wie bist du denn zu der ganzen Geschichtsthematik denn gekommen? Nö, irgendwie so darüber da reingerutscht. Also, weiß ich gar nicht. Irgendwie, da ging es halt in erster Linie auch um Veranstaltungsorganisation. Also das ist der wichtige Teil. Und der kleinere war der Geschichtsteil, weil dafür gibt es dann die Historiker, die das wiederum machen. Mhm. Und das ordentlich ausführen und dementsprechend bin ich da so nach und nach reingeschlittert einfach über, also über diese Organisation von dem Thema. Mhm, okay. Ja, dann bist du ja von der Geschichte, war ja dann relativ naheliegend, wenn du schon dann mit dem Berlin Story Museum zusammengearbeitet hast, mit dem Verein und dann du sagst, dass du auch die, dass die Geschichte dieses Vereines bei dir im Bunker hast. Mhm. Du hast ja nicht nur den Bunker, sondern auch einen Verlag. Genau, den Berlin Story Verlag. Der macht Berlin Geschichte als Buch, Filme, E-Books und so weiter. Und den habe ich vor 5 Jahren gekauft. Und da war es ganz einfach so, dass der innerhalb der Familie im Prinzip ja, nicht direkt abzugeben war, aber es durchaus ein Interesse gab, dass der weitergegeben wird. Und jetzt kann man so Sachen ja in Deutschland nicht einfach verschenken. Das heißt, es braucht einen in der Familie, der Bock hat, das zu machen, der Ahnung von Geschäftsführung hat und der einfach da gerade in der Lage war, einen Verlag zu kaufen. Mhm. Und das traf irgendwie auf mich zu und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, Verlag, das ist, wo die alten Leute wohnen und irgendwie, genau. Naja, habe danach gedacht, warum eigentlich? Ich habe ja auch Bücher zu Hause, die kommen ja auch von einem Verlag, also die wachsen ja nicht am Baum. Naja, eigentlich schon, aber sagen wir, sie wachsen nicht so am Baum, die Rohmasse wächst am Baum. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man eigentlich mal machen und dann gucken, wie man das Thema so dreht, dass es ein interessantes wird. Es wurde dann spannend, weil ich ja aus der IT-Welt kam und man da denkt halt, okay, so gedrucktes Zeug ist halt totaler Schrott. Und dann habe ich überlegt, okay, und wer kennt hier O'Reilly? Oh, alle und alle haben Bücher davon im Schrank stehen und zwar nicht nur eins. Ja. Dann ging das halt so weiter. Und dann ein bisschen später war ich dann auch Pressesprecher bei der Piratenpartei. Mhm. Und die Kombination war dann natürlich richtig wild. Also Verleger und Piratenpartei und dann später auch noch Bundestagskandidat für die Piraten. Ja. Und da ging es richtig rund, war aber total lustig. Also ich habe den Piraten erklärt, was ein Verlag macht und warum nicht alle Verleger Massenmörder sind und irgendwie kleine Katzen anzünden. Und auf der anderen Seite den Verlagsleuten erklärt, warum die Urheberrechtsideen von den Piraten gar nicht blöde sind. Und wenn man dann diese Doppelrolle hat, wird man lustig rumgereicht. Dann saß ich auf der Frankfurter Buchmesse auf dem Podium und Leipziger Buchmesse auf dem Podium und immer so weiter. Und das war, also es war sehr spaßig, weil ich mir diese Diskussion auch gerne gebe. Gerade bei genau diesen beiden Gruppen war das Gegenüber auch meist grottenschlecht vorbereitet. Das sah also immer so ein bisschen aus wie so ein kleines Kind zugucken, wie es vom Fahrrad fällt oder so. Man weiß genau, was gleich passiert und man wartet nur drauf. Mit der Zeit wurde das aber auch angenehmer, dass man auch wirklich sinnvolle Diskussionen dazu führen konnte. Es macht dann auch durchaus Spaß. Also zum einen, wenn man Bock hat, das auszudiskutieren. Und zum anderen, wenn man auch sieht, es bringt auch was, weil diese, also so diese Leute, die im Prinzip sagen, man muss Sachen mehr oder minder frei kopieren können und die Leute, die sagen, ich will Geld für meine Arbeit, man sagt, ja, ihr habt doch beide recht, also ich verstehe beide Seiten. Und ich kenne wenige Leute, die sagen, ich will nichts zahlen, ist mir doch scheißegal, was der Künstler macht, sondern die meisten sagen, ja, er soll schon was kriegen, aber der Verlag nicht. Sagt man ja, okay, was hast du denn bisher gekauft, was nicht über einen Musikverlag war oder was hast du dir runterladen und nicht in einem Presseverlag? Aha, den Rest kennst du nicht. Sollte der Verlag dann nicht für seine Werbung auch seinen Anteil haben? Also so genau dieses Spannungsfeld hin und her. Und das hat also zum einen Spaß gemacht und zum anderen hat man haufenweise Geschäftsideen daraus getragen. Und schlichtweg eigenes Marketing, Personenmarketing. Also ich war ein Mensch, den zu der Zeit echt viele Leute irgendwie im Radio da hatten, in irgendwelchen anderen Sendungen, in Podien und so weiter oder Interviewpartner für irgendwelche Sachen zu dem Thema und so. Das ist schon ganz lustig, wie man dann rumgereicht wird, wenn man sich ein bisschen auf allen Seiten artikulieren kann. Mhm. Das war schon spaßig. Und dann halt in dem Verlag, im Großen und Ganzen geht es um Berlin-Themen, vor allem auch, also man kann so pauschal sagen, das Geld kommt von den touristischen Büchern und richtig Spaß machen die Bücher, die nicht gut gehen, die aber ein bisschen dicker und tiefgehender sind. Und da musste ich mich dann auch erstmal reinfinden in die ganze Sache, aber es geht. Also man muss halt wie immer in einer neuen Branche erstmal ankommen, aber wenn man das verstanden hat, dann ist das auch ganz spaßig. Und also das heißt, genau wie du schon sagtest, du bist ja dann jetzt kein gelernter Verleger oder Lektor oder was mit dieser Branche zu tun hat. Wie findet man sich da zurecht? Also gerade mit diesen neuen Ideen ist es ja, glaube ich, auch ganz gut, wenn man ja so ein bisschen unbefangen ist und nicht aus dieser klassischen Maschinerie kommt, sage ich mal ganz bewusst, sondern man kann ja auch ganz anders drüber nachdenken und ganz anders Sachen entwickeln. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie läuft das? Also wie kommen die Bücher zu dir? Wie weißt du, was gut ist und was geht und was du so brauchst? Weil du musst ja auch irgendwie davon leben können. Du kannst es ja nicht nur machen, weil du sagst, okay, so einen Verlag zu betreiben mit gegebenenfalls auch Angestellten, das mache ich einfach just for fun und kann mir das einfach leisten, sondern das muss ja irgendwie auch entstehen und was bringen. Genau, also im Prinzip, also vom Ablauf her ist es eigentlich so, es gibt so zwei Arten. 25% der Bücher mailen uns Leute und sagen, ey, ich habe hier eine Buchidee. Mhm. Und 75% überlegen wir uns. Eine Sache ist zum Beispiel, Stadtschloss wird gebaut, brauchen wir ein Buch zu. Es gibt Festival of Lights, kommt immer wieder, brauchen wir im Prinzip auch ein Buch zu. Oder Berlin sah früher anders aus heute, machen wir ein damals und heute Buch. Das sind zum Teil nicht die exklusiv neuesten Ideen, aber das ist wie mit Kinofilm. Also wann hat man das letzte Mal einen Kinofilm gesehen, wo man sagt, boah, die Story war total neu und ich habe es nicht vorausgesehen. Passiert auch selten und trotzdem machen sie Spaß. Mhm. Auch bei James Bond, klar, am Ende kriegt da die Frau und der Böse ist tot. Das weiß ich vorher, ja, aber ist trotzdem gut gemacht. Ist es gut. Mhm. Genau. Und das ist halt das Gleiche. Das ist auch wie mit, oder gerade Theaterstücke. Es ist sogar exakt das gleiche Stück. Wie oft, okay, heutzutage glaube ich nicht mehr, aber wie oft haben Leute noch vor ein paar Jahren Romeo und Julia in verschiedenen Inszenierungen gesehen? Ich habe mal überlegt, also so oft gehe ich nicht ins Theater und kam drauf, ich glaube 15 verschiedene oder so habe ich auch schon gesehen. Mhm. Und ich weiß exakt, worum es geht. Ich kenne sogar die Textzeilen halbwegs. Trotzdem gucke ich es mir wieder an, weil es anders ist. Und so ist es da auch. Man braucht nicht die neuen Ideen, man muss sie hübsch machen. Mhm. Ab und zu braucht man natürlich eine neue Idee. Und man muss es vermarkten können. Das ist halt der Kern eines Verlages. Und sagen wir mal, es schickt uns jemand ein Buch und sagt, ich will ein Buch über Enten in Berlin machen. Dann sagt man, Wahnsinn, gibt's noch nicht. Hast du denn einen Markt dafür? Oder weißt du, also wieso sollte man Entenbücher kaufen? Sagt er, ah, ich dachte, Enten sind niedlich. Sagt man, ich glaube irgendwie nicht, weiß ich nicht. Oder dann kommt halt einer und sagt, ey, ich habe hier irgendwie zum Beispiel jemand, der hat mit 15, 16 um den Mauerfall rum Fotos geschossen einfach. Mhm. War aber gar nicht scheu, ist immer nach vorne gerannt und hat richtig coole, also nicht direkt Profi-Fotos, aber Amateur-Fotos wäre auch schon zu böse gesagt. Also ordentliche, gute Fotos von allen möglichen historischen Events, total geil. Und da haben wir gesagt, das Buch ist gut, also die Fotos sind gut, er kann was dazu erzählen. Er sagt, das Foto ist so und so entstanden und nicht nur das Foto zeigt Helmut Kohl, sondern da war eine riesen Polizeikette. Ich bin hingegangen und gesagt, ich will mal ein Foto von Kohl machen. Haben gesagt, na gut, dann lass den Jungen halt mal durch. Und solche Sachen zum Beispiel. Und man sagt, das sind Stories, das ist interessant. Jeder hat schon mal ein Foto von Kohl gesehen, aber in diesem, also dieses Gesamtdingen, sagt man, cool. So, und dann sagt man, okay, die und die Bilder brauchen wir, dann brauchen wir Text und so weiter. Und dann kann daraus ein Buch werden. Oder bei anderen Sachen, die Leute haben ihren Text und wir brauchen noch Bilder. Dann geht's los. Die Bildredaktion fängt an zu suchen, sagt, okay, wir brauchen ein Bild vom Brandenburger Tor im Schnee, bei Sonne. Und dann guckt man, welches Archiv hat das, gibt es da günstige, gibt es Archive, mit denen wir viel arbeiten, wo wir dann das billiger kriegen, gibt es die passende Auflösung oder man sagt, man braucht das spezielle Foto von Reagan am Brandenburger Tor. Da gibt es dann so ein paar. Und dann guckt man halt, wo ist die passende Auflösung und dann kauft man das. Ist auch lustig, dass man auch für E-Books bei vielen Archiven noch nach Auflage lizenzieren muss, was halt sehr zeitgemäß ist. Ja. Dann denken wir mal, okay, wir schreiben meistens die E-Book-Presse an, drucken 1000 E-Books und kleben die Fotos schon mal ein. Genau. Und dann ist der Text halbwegs fertig. Und dann sagt man, jetzt geht der ins Lektorat. Und Lektorat ist nicht Korrektorat, also die gucken auch, ob das Komma passt und so weiter. Aber Lektorat geht darüber hinaus. Zum Beispiel, wenn im Text steht, Willy Brandt ist in Dortmund geboren, dann müsste der im Korrektorat sagen, oh, das glaube ich irgendwie nicht. Das kommt mir komisch vor, während der im Lektorat, der sagt, das kommt mir komisch vor. Und der im Korrektorat sagt, da ist kein Tippfehler drin, das wäre soweit korrekt. Das ist so im Prinzip der Unterschied. Meist ist es aber, dass das eine Person zusammen macht. Und da gibt's hier eine Lektorin, die für verschiedene Berlin-Verlage zum Beispiel die historischen Berlin-Themen macht. Die kennt sich da komplett aus und die liest das und die findet jeden Fehler oder sagt auch, ey, die Tschaikowski-Straße, die gab's mit I und mit Y, aber wir müssen es einheitlich haben oder sowas in der Art. Oder die Zahlen sind mal ausgeschrieben, mal, also bis wohin soll's Ziffer sein und ab wann soll's Zahl sein und solche Sachen. Und dann kommt das zurück und dann lässt der vom Satz das in sein Layout fließen und macht dann noch das Inhaltsverzeichnis und die Nummern unten schön und den Einband und so weiter. Und wir haben dann vorher schon überlegt, wie viele Seiten soll es etwa haben. Und dann guckt man, wie viel hat es genau, weil theoretisch kann man jede noch so krumme Seitenzahl drucken. Praktisch werden dann aber diverse Seiten weggeschmissen. Mhm. Üblicherweise muss es durch 12 oder 16 teilbar sein, je nachdem, wie groß das Papier ist. Und dann sagt man halt, oder durch 8, dass man sagt, okay, wir haben jetzt aber nur eine Seite drüber. Entweder kürzen wir eine Seite oder wir müssen noch 7 voll kriegen. Und dann sagt man, machen wir noch 2, 3 Bilder, hinten noch Werbung für ein ähnliches Buch oder wie auch immer, solche Sachen. Und dann ist es fertig, dann wird es gedruckt und dann hat man halt 5000 Mal das Buch im Lager und dann geht die Arbeit eigentlich erst nochmal richtig los, weil da muss es irgendwer kaufen. Das heißt, die Leute müssen wissen, dass es da ist und sie müssen wissen, dass sie es wollen. Und dann sagt man zum Beispiel Journalisten, die man kennt, mit denen man zu den Themen schon mal gearbeitet hat und sagt, pass auf, hier Keule, da ist ein Buch, das passt genau bei dir rein, wäre das eine Besprechung wert, weil das hat das und das, was die anderen nicht haben. Mhm. Und dann sagt er ja oder nein. Die Alternative ist, man schickt es einfach wahllos an die Redakteure, die Bücher rezensieren. Mhm. Und da kenne ich so ein, zwei von und die sagen, ja, diese ungewünscht zugeschickten Bücher, die kommen in die schöne große Kiste, auf der steht zu verschenken. Und die geht dann abends immer an die Praktikanten und die freuen sich tierisch über diese Verlage, die ihnen immer Bücher schenken. Das heißt also, da muss man dann das Marketing überlegen. Und dann haben wir zum Beispiel ein Buch, das geht über, also wir haben zwei so Top-Titel. Das eine ist die Geschichte Berlins, weniger als 100 Seiten, farbig für 7,95 € und die Geschichte der Berliner Mauer mit DVD, mit Film für 9,95 € und das Ganze in jeweils 10 Sprachen. Jetzt kann man sagen, die Geschichte der Mauer, also jetzt nicht die wildesten Details, sondern so den Überblick. Also was man auf 100 Seiten mit Bildern kriegt, da mache ich Wikipedia auf und lese das. Kann ich auf dem Handy lesen, brauche ich nicht mal im Laden kaufen. Ja, trotzdem kaufen die Leute es, weil es an der richtigen Stelle liegt. Zum Beispiel im Flughafen, im Duty Free und die Leute fliegen nach Amiland zurück und sagen, ey, Mauer, boah, das war hier wichtig, mhm. Nehme ich mit. Hab ja noch einen Flug vor mir, einen Zehner, okay. Noch das komische deutsche Spielgeld loswerden. Oder es liegt halt im Souvenirladen neben den Mauerstücken. Dann sagen die, ja, okay, irgendwie noch sowas zum Lesen, das passt ja. Und das heißt also, das Marketing, die Positionierung, all diese Dinge, die gehören auch extrem dazu. Dann gibt's halt sozusagen als Gegenpol zum Verlag Self-Publishing. Das ist ganz lustig. Gerade bei den Piraten meinen dann viele, ah, die Verleger hassen ja die Self-Publisher. Sag, warum? Der hat nicht ein Konkurrenzprodukt von mir. Ich habe noch kein Self-Publishing-Buch in Schönefeld im Flughafen liegen sehen. Mhm. Also was interessiert's mich? Mhm. Der hat auch noch nie jemanden der gesagt hat, oh, kaufe ich mir jetzt Ennos Buch über die Berliner Mauer oder das Self-Publishing-Buch hier auf Amazon runterladen. Das sind total verschiedene Welten. Und alles hat halt so seine Daseinsberechtigung und soll halt jeder machen, wie er will. Die Leute, die zu mir kommen, sagen, weder weiß ich, was Amazon genau tut, noch habe ich Ahnung von Satz, noch interessiert mich Crowdfunding. Ich will dir meinen Text geben, tschüss, melde dich, wenn das Buch gedruckt ist. Mhm. Und die anderen sagen halt, ich kann das selber. Dann gibt es immer wieder so ein paar Paradebeispiele von Leuten, die mit Self-Publishing super erfolgreich waren, wo man sagt, ja, das passiert. Oft genug sind es Leute, die super erfolgreich und bekannt waren und dann ein Buch self-gepublished haben, was jeder kennt. Mhm. Und man sagt, ja klar, da hat er aber den Kern von dem, was ich tue, schon da. Er hat eigenes Marketing. Mhm. Jeder kennt ihn, er haut ein Buch für 99 Cent oder so raus. Das hat er selber geschrieben, selber gesetzt, weil alle sagen, ich kenne den ja, das ist schon okay, was der macht. Und dann kriegt er von den 99 Cent 99 Cent oder beziehungsweise 93, weil 7% Steuer runtergehen oder 19, je nachdem, das ging ja hin und her für E-Books. Aber das hat er dann. Mhm. Während bei mir halt dann noch das Büro bezahlt werden muss, der Lektor, der Satz und so weiter. Ich habe auch mal vor Ewigkeiten im Verlagsblog als einen der allerersten Blogposts gemacht, warum sind E-Books nicht kostenlos und was kostet ein Buch oder so. Ja. Mal schön mit Tortendiagramm erklärt, warum E-Books kaum billiger sind als Bücher. Mhm. Weil ich brauche trotzdem Lektorat, ich brauche trotzdem Bilder, ich brauche trotzdem Autor. Das Einzige, was wegfällt, ist der Druck. Und das ist ja heutzutage kein großer Faktor. Gering, das sind 10%, 5-10%, je nachdem, was das für ein Buch ist. Mhm. Das heißt, wir machen die E-Books ja auch günstiger und der Zwischenhandel fällt weg. Also der Buchhandel bekommt im Normalfall so 40-50% Rabatt, je nachdem. Mhm. Das fällt weg. Dafür will aber der Marketplace, über den man es verkauft, ein Drittel ungefähr. Das ja. heißt so, ich würde mal so über den Daumen sagen, 20% günstiger ist ein E-Book, aber mehr auch nicht. Mhm. Und das hatte ich da mal ausführlich erklärt und das war damals ein extrem viel geklickter Artikel. Aber selbst bis heute ist das immer noch jeden Monat der topgelesene Artikel, wo ich dachte, das ist nichts so Wildes. Aber wenn man aus der Branche nicht kommt und das nicht mehr aufgerechnet hat, dann ist es natürlich oft genug so, das ist so wie immer, man hat auch gar keinen Bock, sich das im Detail anzugucken. Wenn es dann jemand schön zusammenschreibt, ein Diagramm zumacht, dann sagt man, okay, habe ich verstanden. Also so, ich denke, so typische Artikel, die man liest und sagt, ja, verändert nicht mein Leben, aber irgendwie war es ganz interessant, das zu sehen, so wie Sendungen mit der Maus oder so, wo man sagt, naja, ist jetzt nicht wichtig zu wissen, wofür die komischen Schilder am Haus sind, aber schadet auch nicht, jetzt ja, weiß ich's. Okay, wenn du sagst, das muss alles natürlich bezahlt werden und so weiter, wie viele Leute hast du in diesem Verlagswesen? Rate mal. Also ich sage, wenn du jetzt so die ganzen Bücher, also erstmal das, was du eben Bestand hast, plus das, was noch neu dazukommt, ich hätte gesagt so 20? Ja, fast. Also insgesamt sind es gerade mal 4 plus mich. Es ist Marketing, also Marketing und Vertrieb, Satzproduktion, Lektorat. Mhm. Und ich, aber ich sitze halt nicht im Tagesgeschäft 40 Stunden wie die anderen, sondern ich bin ab und zu da, zurzeit weniger, weil ich mehr im Bunker bin beim anderen Projekt. Manchmal mehr. Also sagen wir auch, wenn ich mehr da bin, habe ich mit dem Alltag, also mit dem Bücher erstellen und den Sachen nicht viel zu tun, sondern ich mache halt strategische Ausrichtung. Ich überlege, wo man, also auch so Sachen, wie viel Geld haben wir über für bestimmte Spielereien, wo man sagt, das Buch könnte gehen oder nicht, wollen wir uns das jetzt leisten oder nicht? Mhm. Oder dass man sagt, wollen wir da noch eine größere Veranstaltung zu machen oder reicht irgendwie ein E-Mail-Newsletter, das Buch ist da und solche Sachen in der Art. Das heißt, die Kernarbeit hängt wirklich an dem Team von 4 Leuten. Okay. Und die Leute sind auch alle vom Fach, also das sind so die klassische Verlegerleute. Ja, so ziemlich. Also der Verlagsleiter hat früher mit Baustoffen gehandelt und wollte sich neu orientieren. Und die anderen, die haben schon so ein bisschen, also was in die Richtung gemacht, aber eigentlich, also das sind jetzt keine typischen Verlagsleute, die in dem Bereich gearbeitet haben, sondern zum Beispiel Germanistik studiert, dann was in der Art machen wollen. Mhm. Und da muss man sagen, ja, aber Germanistikstudenten gibt es halt auch viele. Und nur weil man das studiert hat, heißt das halt nicht, dass man in einen Verlag passt und dann noch in so einen. Also es sind ja immer noch ganz verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, das sehe ich eher als Zufall. Sondern gerade bei dem kleinen Team muss man halt extrem zuverlässig sein, extrem flexibel. Also auch so, ja, man macht zum Beispiel Produktion, man steht aber auch mal am Büchertisch, wenn wir eine Veranstaltung haben. Oder kauft noch schnell den Sekt ein und trägt den rüber, weil wir es vergessen haben. Oder putzt nachher die Gläser ab. Aber das trifft reihum alle gleich. Also und entweder hat man Bock auf sowas und sagt, oh, ist abwechslungsreich und das Team ist lustig. Oder man sagt, nee, ich will um 17 Uhr den Stift fallen lassen und keinen Bock mehr. Und dann ist halt der Punkt, die Leute haben da eigentlich große Freiheiten, die können im Großen und Ganzen tun und lassen, was sie wollen, weil die alle fähig sind und gut und schlichtweg, weil das Vertrauen da ist. Also auch so Sachen wie also in der Firma ist es einfach, die Hälfte davon kann halbwegs frei über eBay oder Amazon Sachen bestellen, weil da einfach eine Firmenkreditkarte dranhängt oder halt ein Firmenkonto dranhängt. Wo man auch sagt, ja, aber wenn ich den Leuten nicht vertrauen würde, sollten sie hier nicht arbeiten. Ja. Das heißt, man muss nicht für jeden kleinen Scheiß immer sich absprechen oder so. Wenn die mal zwei neue Toda-Patronen genau. brauchen und mal 500 Blatt Papier. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, selbst bei Sachen, wo ich denke, ist mir doch egal, da fragen sie dann, wo man denkt, ja, es klappt doch, dass einer sagt, ey, mein Computer ist zu langsam, ich würde gerne den für 500 Ocken bestellen. Man sagt, ja, mach halt. Mhm. Thema gegessen, fertig. Mhm. Also so, das ist extrem angenehm. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich so viele Projekte mache, zum einen gehen mir immer wieder Sachen durch die Lappen, die wir besprochen haben. Mhm. Und zum anderen bin ich zum Teil dann auch einfach nicht da oder ich bin im Bunker wie heute ein paar Stunden nicht erreichbar, weil ich eine Tour nach der anderen habe. Und dann kann es sein, dass eine wichtige Entscheidung aber gerade ansteht, wo ich vergessen habe zu antworten. Und dann entscheiden die so, wie sie es für richtig halten. Mhm. Und zum einen denke ich, ja, ich kann mich auch drauf verlassen, die machen keinen Blödsinn. Und zum anderen können sie sich drauf verlassen, dass ich halt nicht mecker, wenn ich nicht erreichbar war und sie was irgendwie entschieden haben. Und ich denke, das ist halt so der Punkt, wo es gerade in so kleinen speziellen Teams passen muss. Die Leute müssen es mit mir aushalten, was sicher nicht immer einfach ist. Und ich muss ihnen vertrauen, was, sagen wir mir meist erstmal einfach fällt, wo man dann aber halt auch sieht, ob das berechtigt war oder nicht. Und da in diesem Team klappt es einfach seit Jahren und es irgendwie funktioniert und alle wissen, wie es im Kreis rumgeht. Und das ist aber halt schwer zu finden. Also das kann man nicht in der Ausschreibung packen. Also wenn ich reinschreibe, ich brauche jemanden, der mit mir klarkommt und der gut arbeitet und frage im Forschungsgespräch, klappt das? Dann sagen die Leute, selbstverständlich. Was denn sonst? Ja. Und das ist halt der Punkt. Und das hat sich da richtig gut eingespielt im Laufe der Zeit. Also dass es da nichts gibt, wo es hakt oder irgendwas. Also so, wie man halt ein Team haben will. Und das ist halt sehr, sehr selten. Das weiß ja so ziemlich jeder. Ja, das stimmt. Und was sind so, also wie viele Bücher im Jahr verlegst du? Also was kommt an Neues dazu? Was bleibt? Was ist da so die Aufteilung? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Titel hast du denn so insgesamt? Also an Titeln sind knappe 300 inzwischen, die jemals im Verlag überhaupt waren. Und ich glaube, es sind derzeit so 130, die wirklich lieferbar sind. Mhm. Und die anderen haben sich halt irgendwann nicht mehr gelohnt. Mhm. Und in Stückzahl sind so knappe 200.000, die jedes Jahr gedruckt werden, also in Papier. Mhm. Und dazu kommen E-Books im vernachlässigbaren Bereich. Also echt? So einmal im Jahr veröffentliche ich die Zahlen auch, weil denn so ein Geheimnis ist es nicht. Mhm. Wir liegen so bei 1% vom Umsatz oder 2%, die durch E-Books entstehen. Machen das aber seit Jahren, weil wir sagen, irgendwann wird sich's ändern und dann wäre es doof, wenn man hinterher rennt. Ja. Aber es ist im Moment total belanglos. Also und ist aber auch je nach Verlag und Branche anders, aber für uns ist es halt belanglos, aber wir machen es trotzdem. Und dann ist es so ganz über den Daumen würde ich sagen, 25% der Bücher machen 75% vom Umsatz. Mhm. Es gibt halt die Evergreens, die dünnen, günstigen, bunten Touristenbücher. Mhm. Die laufen und laufen und macht einem Freude, weil die halt das Geld bringen. Mhm. Und dann gibt es so die dicken, speziellen Bücher, wo man sagt, ey, das ist echt hübsch, da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht. Und da weiß man auch vorher, da kann man froh sein, wenn man auf Null kommt. Mhm. Aber es ist vielleicht hübsch volles Portfolio. Mhm. Zum Beispiel ein Buch, was über Jahre entstanden ist, über den Luisenstädtischen Kanal in Kreuzberg. Mhm. Lokalgeschichte, sehr interessant, für einen schmalen Bereich von Leuten. Mhm. Haben wir 500 Stück von produziert, die waren schnell verkauft. Mhm. Das war eine sehr kleine Auflage schon. Und die waren echt weg, total schnell. Sagt super. Sehr merkwürdig, sehr spezielles Genre, kleiner Bereich. Haben ein paar nachproduziert, also dann weniger, und die gingen nicht mehr weg. Er sagt, wir haben also offensichtlich exakt den Markt gesetzt. Genau jeder, der so eins braucht, hat jetzt eins, und das wird sich auch nicht mehr viel ändern in den nächsten Jahren. Dann werden nochmal hier zwei, nochmal da zwei verkauft oder so. Aber im Großen und Ganzen kann man da sagen, das ist halt so Special Interest, Markt ist voll, fertig. Mhm. Und dann kommt sowas noch so in die Stadtteilbibliothek oder so, weil es da halt hingehört, so zum gesamten Portfolio bei denen. Mm. Aber man sagt, hübsches Buch, sollte auf dem Markt sein einfach. Und ja, und so setze ich das dann eben zusammen. Also so ein Großteil sind die Dauerbrenner, die halt dann gut laufen. Und ein kleiner Teil sind so Bücher, die kommen und gehen. Okay. Und du sagst, das ist ja ein spezieller Markt. Das heißt, wo platzierst du die Bücher? Also kann man deine Bücher ganz normal auf Amazon klicken? Ja. Aber was für Buchhandlungen tust du damit ausstrecken? Also macht da so ein Riesenbuch hier Verkäufe wie heißt der, Thalia oder so? Thalia, genau. Mhm. Macht das dann Sinn oder nimmt die sowas oder wo? Teils. Also sag so, erstmal, der deutsche Buchhandel ist einmalig, weil man von jedem Verlag in jede Buchhandlung bestellen kann im Großen und Ganzen. Also da gibt's dann immer so hier eine Ausnahme oder da von Leuten, die an diesem System nicht teilnehmen, aber im Großen und Ganzen ist es so. Mhm. Und das gibt's sonst nirgends auf der Welt. Ist hier total normal. Ist woanders total abstrus, weil die sagen, aber ich kenne den Verlag nicht, ich habe gar keinen Vertrag mit dem, wie soll ich denn die Bücher bestellen? Ja. Und hier gibt es eben die Zwischenhändler, also das nennt sich im Verlagswesen Barsortimente, überall anders wären es die Grossisten im Prinzip. Mhm. Das sind so welche wie Libri oder Firmen, die man als normaler Mensch nicht kennt, KNV, das ist so einer der zentralen Umschlagplätze. Und da sind dann alle Buchhandlungen angeschlossen und alle Verlage. Und die nehmen ein paar Prozent quasi Durchleitgebühr. Mhm. Und das ist ganz interessant. Wir wissen natürlich nicht, wer bei denen bestellt, aber die bestellen manche Bücher on demand und manche bestellen sie vorher. Mhm. Wenn es dann auf einmal heißt, oh, die wollen 200 Stück davon vorab, dann sagt man, oh, da haben aber einige bestellt. So ähnlich wie bei Amazon, wo man so merkt, okay, die haben da so ein bisschen Automatiken hinter. Ja. Sagt man, oh, dann machen wir die Erstauflage vielleicht doch größer oder so. Mhm. Also es ist so ganz interessant, was da hin und her geht. Ansonsten können die Buchhandlungen im Prinzip auch direkt bei uns bestellen. Mhm. Das macht man aber selten. Also man spart ein paar Prozent, man hat aber mehr Aufwand. Wir müssen denen eine Rechnung schreiben, die müssen hier anrufen. Während dieses andere System, da hat man seine Bestellmaß gesagt, bestellen und morgens liegt es halt in der Buchkiste da. Also so, das ist der Weg, der einfach nur funktioniert. Und dann gibt es natürlich für verschiedene Sachen verschiedene Buchhandlungen, zum Beispiel in Kreuzberg Dante Connection oder Kisch und Co. oder so, das sind welche, mit denen wir immer wieder zu tun haben, und dann sagt man, pass auf, wir haben hier ein neues Kreuzberg-Buch, und die sagen, super. Das ist noch so der Klassiker dann an sortiertem Buchhandel, den die Nachbarschaft kennt, wo der Buchhändler Ahnung hat und sagt, du hast doch das Buch gekauft, willst du nicht das kaufen? Mhm. Oder du hast jetzt immer ein Schnurrbart und fährst mit deinem großen Einrad rum, willst du ein Buch über Wie werde ich Hipster haben oder okay, sowas in der Art, so was halt bei den großen Ketten einfach fehlt, wo man schnell ein Buch will und weiter. Und das ist halt auch so ein Punkt, so es gibt da diese Nischen im Prinzip, wie diese speziellen Buchläden, die sich halten, weil sie halt ihre Klientel haben oder weil die Leute da auch sagen, wenn ich ein Buch bestelle, gehe ich nicht zu Amazon oder dahin, weil ich weiß, es ist auch am nächsten Tag da, es liegt in der Buchhandlung und ich kann es nicht verpassen, weil ich gehe da einfach hin bei den Öffnungszeiten und hole es mir ab. Mhm. Und der Buchhändler kriegt halt seine 40%, und davon lebt er, und dafür kriegt Amazon die nicht. Okay. Das ist halt so ganz einfach. Dafür kann ich bei ihm halt nicht meinen Beamer bestellen oder meine Addings, aber den Rest halt schon. Sehr bezeichnend ist dabei, man kann bei diesen Grossisten eigentlich immer, also so ziemlich alles an Büchern natürlich bestellen und DVDs und Sekt. Und Sekt? Aha, das ist interessant. Man dachte eindeutig, was in dieser Branche Priorität hat. Ja. Also so ein, zwei Sorten oder so, aber so für die Betriebsfeier ist man da ausgestattet. Okay, das ist aber total interessant, dieses Modell Bücher, DVDs und Sekt. Ja, im Prinzip können die einem das dann auch in die Buchhandlung bestellen. Also ich glaube, das ist einfach, weil irgendwie in Buchhandlungen zu Feiern immer gerne Sekt getrunken wird. Mhm. Und wahrscheinlich haben alle gedacht, boah, Sektkisten schleppen. Ja. Dann auch keinen Bock. Also irgendwie so stelle ich mir vor, dass das passiert ist. Aber ich fand es trotzdem lustig am Anfang so. Mhm. Das kommt dann in diesen Buchkisten, diesen Plastikkisten mit so einem Einsatz, dass halt die Flaschen reinpassen aus Pappe. Ja, und ansonsten ist es so, also wir haben so manchmal diese Buchhandlung, wo wir was platzieren für den, also jetzt am Jahresende ist das für den Umsatz nicht so entscheidend, aber auf der anderen Seite sind da Leute, die sehr viel gezielter Bücher lesen, also die nicht zufällig sagen, oh, das habe ich irgendwie kurz in der Zeitung gesehen, das will ich haben, sondern so eine sehr liebenswerte Kundschaft, die wirklich noch das einzelne Buch zu schätzen weiß und die Arbeit dahinter und die Feedback geben, also sagen, das Buch fand ich super, aber das Kapitel hätte man doch mehr machen können oder sowas. Also das Feedback, was dann wichtig ist für spätere Bücher oder so, was man bei Amazon halt ja selten kriegt. Da gibt es so, yeah, 5 Sterne, war super, top eBay, ja. Und dann sagt man ja, das ist nicht mal auf der richtigen Seite irgendwie bewertet. Und die anderen, die sagen, war scheiße, 1 Stern und keine weiteren Kritikpunkte. Also so, man sagt, da ist so eine Buchhandlung doch mehr wert. Und ansonsten, ja, gerade in den Souvenirstores, also bestimmte Bücher, Flughäfen, Bahnhöfe, was so dazugehört und auch die einfach, die rund um Berlin so aufgebaut sind. Und dann kommt es halt immer auf den Titel an, aber eigentlich bedienen wir alles, wo die Bücher irgendwie verkauft werden können. Und sind es jetzt, wie du gerade sagst, so typischerweise die Flughafen, dein Buch zum passenden Mauerstück dazu, ist es denn eine Sache, die Buchhändler dich aktiv drauf angesprochen haben oder ist es da, wo dein Mehrwert liegt und du zu den Buchhändlern gegangen bist und sagst, pass auf, das passt ganz gut für deine Touri-Kramkiste kurz vor Abflug? Genau, also eigentlich war es so, wir sind hingegangen, haben gesagt, pass auf, willst du Bücher? Und die sagen, ne, Bücher, Marge ist scheiße, muss ich mich drum kümmern, lesen kann eh keiner und so weiter. Und dann sagt man, ja. Und deswegen kriegst du das ganze Ding auf Kommission in einem Ständer, der braucht ja 48 mal 54 Zentimeter Platz, da sind in 10 Sprachen die Sachen drin, oben sind alle Flaggen, dass man sieht, was es ist und keins kostet über 10 Euro und guck mal hier, wabbel, wabbel, sieht hübsch aus, ist leicht, viele Bilder, super. Mhm. Und so, vielleicht. Mhm. Und dann ist der Punkt, die Marge im Vergleich zu Souvenirs ist echt räudig bei Büchern, ist halt so. Und Bücher sind schwieriger als Souvenirs, aber dann kommen auf einmal die Kunden und sagen, oh, du hast Bücher, oh, das ist ja was Hochwertiges, ich kaufe den pinken Kuli. Mhm. Da haben die gesagt, okay, die Bücher locken irgendwie Leute an, die was anderes kaufen, warum auch immer. Oder sie sagen dann, na, dann kaufe ich doch ein Buch. Also so, dass es zum Teil auch einfach darum geht, den Laden quasi aufzuwerten ein bisschen, dass man halt nicht nur Souvenirs hat, sondern eben auch was Richtiges sozusagen, dass die Kunden das zum Teil aber auch als Entschuldigung nehmen, da hinzugehen, weil da stehen ja die Bücher. Genau, ja. Und daneben steht die Schokolade, irgendwie sowas. Und dann aber eben auch, dass wir trotzdem Umsätze damit generieren. Und dann passt es halt für alle am Ende. Und dann sagen die, ah ja, ach übrigens, ich habe da noch 2 Shops, wollen wir das da nicht auch machen oder so. Also es ist so halb-halb. Aber schon, also viel wirklich hingehen und mit den Leuten reden. Okay. Das ist ja auch sehr, sehr interessant, weil ich hatte jetzt auch so überlegt, so klar, wenn ich jetzt das erste Mal von den Büchern nehme, weiß ich gar nicht, ob die gut gehen. Gell? Dann habe ich die dann bei dir im Lager, dass sie da rumvegetieren. Ja, stehen sie halt da. Stehen sie halt da und werden halt irgendwie Und ab und zu wird eins abgegriffen, das schreibt man dann halt ab. Das ist halt Werbekosten einfach, aber im Großen und Ganzen geht das. Und wenn es echt nicht geht, dann denke ich ja natürlich, sollte man den Kram zurücknehmen, weil was habe ich davon irgendwen zu nerven, wo ich die Bücher dann einfach ins Lager lege und dem Nächsten gebe, also alle, die noch ordentlich sind. Und hast du damit schon dann so positive oder auch negative Erfahrungen gemacht? Also gibt es dann Plätze, wo du dachtest, das ist eigentlich total gängig, dass da Touristen Souvenirbücher gehen und da aber nichts passiert ist, weil halt, keine Ahnung, ein anderer Verlag da nebendran 5 Regale irgendwie gefüllt hatte? Ja, also sagen wir, unser Paradebeispiel ist immer noch BER, wo wir ein tolles Ladenlokal angeboten gekriegt haben und auch schon Erstausstattung an Bücher, also noch nicht geliefert, aber quasi vorbestellt und also so auf Abruf hatten. Dann ansonsten, ja, das gibt's auch, also gerade Bahnhöfe und Flughäfen, die sind nicht so einfach, also es geht so, da gibt es tausende Produkte, auch Toblerone im Prinzip, die Flughafenschokolade, also wird warum auch immer am Flughafen gekauft und im Laden viel weniger. Und solche Dinge. Dann ist es da auch so, natürlich sind die anderen Verlage da ja nicht so, dass sie es nicht mitkriegen. Und das ist ein, geht mal besser, mal schlechter. So die Riesen-Highlights oder Überraschungen gab es eigentlich nicht, muss man sagen, weil man da immer ohne die Wahnsinnserwartung rangeht. Wir wissen, es kann super laufen oder es kann gar nicht laufen. Und da hat man so viel hin und her erlebt, dass es einen nicht mehr so richtig überrascht. Manchmal überrascht einen, welcher Titel wo läuft. Aber auch nicht so unglaublich abstrus. Also die Riesen-Highlights gab es da eigentlich nicht bisher. Okay. Und weil du sagtest, an den Flughäfen, also ist es dann nur, also werden deine Bücher dann hauptsächlich hier in Berlin-Umgebung vergeben? Ja. Oder gibt es auch von dir Bücher, wenn du jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, auf Kreta zum Urlaub bist und dann finde ich auch ein Buch von dir zum Berlin? Da eher nicht. Aber zum Beispiel Frankfurt oder München Flughafen, wo die Leute umsteigen oder abfliegen. Okay, und dann waren die zum Beispiel in Bayern, also irgendwie ein Ami war in Bayern, geht in München am Flughafen, denkt, boah, was über die Mauer, das nehme ich noch mit, auch wenn ich nicht in Berlin war. Also das gibt's noch, einfach weil es halt vom Umsteigen her passt. Und ich meine, in Wien war das, hatten wir auch mal Sachen am Flughafen, weil es ja auch irgendwie aus Sicht eines Nicht-Europäers ist so von Portugal bis ungefähr Warschau so ein Land. Und da stand halt irgendwie die Mauer quer durch. Ja. Das heißt, so halbwegs geht das da auch noch. Aber ansonsten ist so extrem auf Berlin fokussiert, weil das natürlich hier die meisten Leute interessiert. Es gibt so ein paar Sachen, die gehen auch noch woanders. Aber eigentlich, man kann sagen, der absolut größte Absatzmarkt ist wirklich Berlin. Und dann gibt es mal ab und zu so ein paar Ausnahmen. Okay. Okay, über Ausnahmen gesprochen. Du machst jetzt ja nicht nur diesen Verlag, sondern du hast ja noch ein, wie du schon sagtest vorhin, du hast so 25 andere Projekte noch. Ein Projekt ist von dir, du hast einen Bunker. Genau, ich habe den ehemaligen Anhalter Bunker am Anhalter Bahnhof, heißt heute Berlin Story Bunker. 6.500 Quadratmeter großer Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, auf 5 Etagen verteilt, mit einem 3,80 Meter dicken Dach und 2 Meter Außenwänden, wie man sich das so vorstellt. Mhm. Und da ist halt unter anderem das Berlin-Story-Museum drin, haben wir 800 Jahre Berlin-Geschichte in 10 Sprachen in einer Stunde. Okay. Dann gibt es aber auch Bunkertouren und dann werden jetzt noch 2 Ausstellungen reingebaut auf 2.500 Quadratmetern über den Zweiten Weltkrieg im Prinzip von Anfang bis Ende mit großen Szenen und solchen Dingen, also wo wir diese ganze Zeit auch nochmal erklären. Und das sind so die großen Projekte da im Moment. Und wie bist du zu diesem Bunker gekommen? Also man läuft ja nicht irgendwo einfach mal am Anhalter Bahnhof vorbei und sieht, ach, da steht ein Bunker, den möchte ich gerne mal haben und da ein Museum reinbauen? Na, so in der Art war es. Ein Bekannter hat gesagt, ey, da irgendwie will jemand seinen Bunker loswerden, das passt doch zu dir. Da ist halt, ja, irgendwie klingt das komisch, aber mal gucken. Ja. Und bin dann da gelandet und da war wirklich ein Bunker abzugeben. Also wegen im Prinzip keine Lust mehr, so wie in Rente gehen, also Firma verkaufen und was anderes tun. Das heißt, der Bunker war in privater Hand? Ja, ja, also es ist von einer, die Betreibergesellschaft ist einfach, also die Dame, die die Sache vorher betrieben hat, hat gesagt, sie mag nicht mehr, sie will halt die ganze Firma verkaufen, also die privatwirtschaftlich alles. Und suchte halt Nachfolger. Mhm. Und da gab es wohl einige Verhandlungen hin und her, die nicht so geklappt haben aus den verschiedensten Gründen. Und dann habe ich gesagt, nö, mir ist das Ganze drumherum egal. Also so im Prinzip die Fakten, was kostet es und was kriege ich für. Ja. Und dann sind wir uns relativ fix einig geworden und dann war es irgendwie meiner auf einmal. Okay. Das heißt, das ist wirklich ein privater Hand befindlicher Bunker und der gehört wirklich dir. Das ist nicht irgendwie, die Stadt vergibt den irgendwie, also pachtmäßig. Also das ist wirklich Eigentum jetzt. Jein, also das ist ein bisschen zweigeteilt. Die gesamte Infrastruktur ist meine, also von den Türschlössern über Kabel, der Hausanschluss, alles was drin ist, alles was dran ist, alle Genehmigungen und so weiter sind alles meine und das Grundstück mit dem Beton drauf gehört der Stadt. Und das ist aber halt nicht wie Bunkerwächter oder gepachtet oder so, sondern es ist halt ein unglaublich langfristiger Mietvertrag einfach und alles was in diesen Räumen passiert, bin ich dann halt für verantwortlich und muss mich um Genehmigungen, Ausbau und so weiter kümmern. Das heißt, du zahlst noch eine Miete an die Stadt Berlin? zusätzlich? Okay. Richtig. Also das heißt, du hast es zwar gekauft, aber du zahlst trotzdem. Also die Betreibergesellschaft habe ich gekauft. Ah, okay. Genau. Okay. Das heißt, du hast die Betreibergesellschaft gekauft und zahlst dann Miete. Könnte die Stadt Berlin sagen, so nö, Betreibergesellschaft, dich möchte ich nicht mehr. Wenn der Mietvertrag endet, das dauert noch eine ganze Weile. Okay, okay. Verstehe. Und wenn du sagst, so ein Bunker mit Genehmigung und intakt und so, also ist das, muss ich mir so richtig vorstellen, so Bunker mit Filteranlage und das läuft und dann muss man irgendwie Filter wechseln, sonst ist da drin irgendwie feucht und. Wir machen einfach die Tür auf. Nee, das ist total einfach. Also der hat halt Lüftungsschächte, die den Bunker belüften, da muss man nichts an Filtern tauschen oder so. Und ansonsten ist der halt ausgebaut mit Heizung, Strom, Internet, allem, was man so haben will. Mhm. Das heißt wirklich, so Wartungsarbeiten am Bunker sind nicht zu machen, sondern man muss einfach nur überlegen, was man reinmachen will und natürlich, wie man, also man kann halt nicht alles reinmachen, man kann da keine Disco reinmachen oder so, weil das die Fluchtwege nicht hergeben, man hat eine Personenbegrenzung und so weiter, aber das steht alles dem nicht im Wege, was ich darin machen will. Also das ist das Praktische, weil in erster Linie will ich Touren durchmachen. Ja. Und da läuft man halt mit ein paar Leuten durch ein Stück Beton im Großen und Ganzen. Und der Rest ist halt relativ harmlos. Und deswegen, also passt das auch so gut, weil viele Leute dann die abstrusesten Ideen hatten, was man darin machen könnte. Und wo ich denke, kauf dir eine Lagerhalle. Ja. Das ist viel einfacher, da brauchst du keinen Bunker für. Und ich denke, einen Bunker kann man nehmen, um Sachen drin zu machen, die irgendwas mit Bunker zu tun haben. Wenn man zum Beispiel eine Disco haben will, dann bau dir einfach eine Disco so, wie der Schnitt passt. Mhm. Also so, oder was anderes. Also ein historischer Ort passt zu historischen Dingen, ganz einfach. Und das heißt, du hast da diesen Berlin Story Bunker, bedeutet, du hast halt Sachen, also aus dem Zweiten Weltkrieg, Geschichten ausgestellt, also Exponate. Ja, genau. Und ist quasi eine Art Museum oder ist es, okay. Also ist auch Museum drin und die Touren gehen eben durch ein, ja, Teil, also in erster Linie nackter Bunker mit halt ein paar Exponaten, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie es da war. Okay. Und woher bekommst du die Exponate? Also ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwo, wenn du schon einen Zweiten Weltkriegsbunker hast, da hier so Zweites Weltkriegszeug umgeraffelt findest, was vielleicht noch potenziell noch da wirklich in diesem Bunker mal stand oder benutzt wurde? Sehr wenig. Ansonsten viel über eBay einfach. Das ist die große Fundgrube, wenn man viel Zeit hat. Okay. Das heißt also, was hast du da drin so stehen? Naja, das ist sehr simpel. In dem Bunker gab es Holzbänke und da hört's auf. Okay. Der hatte eine sehr simple Ausstattung. Okay. Das heißt, man braucht Holzbänke, aber auch nur ein paar, weil die eigentlich ziemlich schnell im Krieg geklaut und verfeuert waren. Mhm. Das heißt, man braucht zwei und sagt, so sah es am Anfang aus, ansonsten leer, fertig, okay. Geschichte erklärt. Dann kommen die Leute und sagen, ja, aber waren hier nicht Betten drin? Nee. Und wo haben die geschlafen? Hier waren 5 Leute pro Quadratmeter. Mhm. Wo haben die wohl geschlafen? Im Stehen. Ja. Ja, aber wo haben die gekocht? So, es war Zweiter Weltkrieg. Die haben nicht gekocht. Ja, und wo haben die denn ihre Kleider gewaschen? Die haben ihre Kleider nicht gewaschen. Ah, das klingt aber schlecht. Kommen wir zurück zum Anfang. Wir reden vom Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, das war schlecht. Ja. Genau. Ja. Jetzt sind wir beim Kern der Sache. Und deswegen ist das eigentlich einfach. Auf der anderen Seite ist es sehr langweilig, weil man sagt, hier war leer. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel Luftbilder, also wir haben einfach so tragbare Projektoren, also die man in der Hand hält, so Kippenschachtel groß, zeigen dann Bilder, wie sah das aus der Luft aus, wie sah das aus in so kleinen Filmen, wenn so ein Angriff war, wie sah es im Bunker aus, wie haben die Leute zu Hause gelebt und sowas, dass man immer ein bisschen was erzählt und ein bisschen so Bilder oder Filmchen zeigt. Mhm. Und das geht dann sehr gut, aber der Bunker an sich ist trotzdem relativ roh. Okay. Das ist ja interessant. Und das heißt also, es macht auch nur Sinn, diesen Bunker zu besuchen mit einer Führung, weil die Exponate dann dementsprechend, man davor steht und sich sieht, okay, ist eine Holzbank. Genau. Mhm. Und dann sagt man so, Holzbank, sonst ist leer. Okay, gehe ich wieder. Mhm, Holzbankausstellung. Okay. Nee, genau, deswegen macht man die Tour halt dazu und dann kriegt man halt das alles erklärt. Mhm. Und wie viele Touren, also wie viele Leute sind da, wie viele Touren machst du da am Tag, wie muss man das vorstellen? Variiert. Heute, glaube ich, habe ich alleine 8 Touren gemacht für 200 Leute oder so. Mhm. Das ist mal so, mal so. Dann gibt es auch Tage, da hat man nur seine 1-2 Touren. Also es variiert extrem stark, kann man sagen. Weihnachten kommt keiner vorbei. Aber es geht hin und her. Aber der ist ganz normal offen, das heißt, ich könnte da hingehen und spontane Tour buchen. Oder Jein. Mich vor anmelden. So halb. Du kannst immer von morgens bis abends einfach ins Museum gehen mit dem Audioguide. Und die Touren, jetzt bauen wir ein bisschen um und dann geht es am 15.10. wieder los. Dann sind dreimal am Tag zu festen Termintouren, wo du also einfach auf gut Glück kommen und mitgehen kannst. Oder du sagst, ich habe hier aber 20 Leute oder 30 Leute und ich will mit meiner Firma da so vorbeikommen, dann kann man einfach individuellen Termin machen. Ah, okay. Also geht beides. Und den Bunker zu betreiben, machst du das alleine oder braucht man dafür Personal oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also da braucht man schon, also man braucht Tourguides, man braucht Leute, die an der Kasse stehen, man braucht Leute, Handwerker, die da Maintenance machen und so weiter. Also das sind zurzeit 10 Leute, die sich da rumtreiben und werden aber eher mehr, weil der Bedarf einfach größer wird und mehr Leute vorbeikommen. Okay. Das heißt, so Maintenance-Geschichten machst du dann auch größtenteils, also mit deinen Leuten halt. Genau, eigentlich also, nur. Okay, wenn da mal, keine Ahnung, eine Lampe ausfällt oder mal eine Steckdose kaputt ist. Ja, aber nicht nur das. Auch 2.500 Quadratmeter Ausstellung ausbauen machen wir auch selber. Okay. Auch die Planung und so. Also da haben wir inzwischen so viele Ausstellungen gemacht, wir machen alles nur noch selber. Hat den Vorteil, dass die Leute halt lange mit einem gearbeitet haben, dass sie unkompliziert sind und so weiter. Und ist eigentlich selten, dass wir wirklich noch Aufträge komplett vergeben. Eher sagen wir, okay, da geht es jetzt um, keine Ahnung, wir wissen genau, wir müssen auf 1200 Quadratmeter Kabel ziehen und Lampen. In jedem Raum an die gleiche Stelle die gleiche Lampe. Das ist simpel. Hast du irgendeinen Kumpel, der dir helfen kann? Weil der muss nur immer aus der Ecke 1 Meter nach rechts, 1 Meter geradeaus, 4 Löcher bohren, nächster Raum zum Beispiel. Sowas, was man gut rausgeben kann. Und das klappt meist besser, weil wenn man jetzt irgendwie so eine externe Firma hat, die sagt auf einmal, oh, hier sind wir aber auf einen Stahlträger gebohrt, sollen wir jetzt nach rechts, nach links gehen, sollen wir es in den anderen Räumen anpassen, weil die ja überhaupt nicht wissen, was die Idee dahinter ist. Und das ist immer, ich finde es so nervig, so Sachen dann abzusprechen, wo klar ist, so ein Handwerker, der will eine exakte Anweisung. Weil wenn er es falsch macht, ist falsch, ganz einfach. Oder der sagt, hier kann ich aber eigentlich nicht fachgerecht bauen, weil wir würden das so nicht machen, aber die Gegebenheiten erlauben es nicht anders, das sollen wir machen. Und wenn ich das mit den Leuten mache, die da immer sind, die sagen, irgendwie da war ein Loch, da war das Kabel zu kurz und die Lampe war alle, ich habe es anders gemacht, aber es leuchtet. Man sagt, prima, geht doch. Das ist einfach simpler von den Absprachen her. Okay. Und darfst du in diesem Bunker, also Anführungszeichen, alles machen? Also darfst du solche Veränderungen wie Löcher bohren, also machen? Ja. Ist das Ding nicht Denkmal oder irgendwas geschützt? Nee, das nicht. Und also sagen wir so, es ist so, ja, im Prinzip kann man sagen Fair Use. Also Löcher, die halt gerade nötig sind, um Sachen zu machen, klar kann man die bohren. Wobei ich da, glaube ich, auch pingeliger wäre als der Vermieter. Also wo es geht, recyceln wir Löcher, die schon da sind und sagen, dann hängt es halt ein Stück woanders. Aber wir benutzen Löcher, die da sind. In die Wände bohren wir eigentlich nur, wenn es absolut nötig ist, weil die echt hübsch erhalten sind. In der Decke sind aber sehr viele Löcher, weil in jedem Raum Kabeltrassen waren und Lampen hingen. Das heißt, da kann man eigentlich immer ein Loch nehmen. Aber die waren früher viel kürzer und kleiner, die bohrt man einfach auf. Aber man macht keine neuen Löcher in dem Sinne. Und wenn wir Kabeltrassen legen, nutzen wir auch die alten Bakelitschellen mit dem gleichen Abstand und versuchen das alles so zu machen, wie es aussah. Und dann geht das eigentlich auch sehr simpel. Das andere ist, da wird ja auch nicht wahnsinnig viel gemacht. Wir legen, also wir reißen die alten Überputzleitungen ab, die halt schon nicht mehr so gut sind oder die sind so aus den 40ern, die werden aber nicht mehr benutzt. Dann gibt es welche aus den 60ern und aus den 90ern und eigentlich sind die alle inzwischen raus. Dann packen wir einfach auf die gleiche Trasse ein neues Kabel, was aber auch alt aussieht, so diese schwarzen Kabel mit Bakelitschellen oder so. Und dann ist es ja nicht anders als vorher. Das heißt, eigentlich wird da schon so schonend wie möglich gearbeitet. Und woher weißt du, wie das alles früher aussah? Gibt es da umfängliche Dokumentationen über diesen Bunker? Gibt es da irgendein Archiv? Hat das jemand verwaltet, archiviert oder wie muss man das vorstellen? Also von diesem Bunker nur bedingt, aber die waren ja nicht wahnsinnig kreativ, was Bunker anging. Das heißt, die hatten alle die gleichen Schalter, die gleichen Lichter und so weiter. Und vieles ist auch noch da. Also wir haben noch die Lichtschalter, Steckdosen, Lampen und so aus den 40er Jahren da in so 60% des Bunkers. Und dann weiß man halt, baut man es halt genauso weiter. Ja. Das ist dann sehr einfach. Und dann guckt man halt schwarzes Kabel, nimmt man halt Erdkabel, dann geht das. Bakelitschellen muss man lange auf eBay suchen, dann kriegt man da immer wieder welche und kauft halt das ganze Jahr über zusammen. aber das geht schon. Und auch die Kugellampen und so weiter, die da waren, das findet man alles. Also wirklich, meist ist es so nächtelang auf eBay den Kram mühselig zusammensuchen, aber im Großen und Ganzen geht das dann. Okay. Und weil du sagtest vorhin in diesen Touren, du machst auch so, zeigst du Luftaufnahmen, wie es von oben aussah. Mhm. Woher kommt dieses Material? US Air Force und Royal Air Force, okay, möglicherweise. Die haben da ja genug Fotos geschossen. Und die sind frei zugänglich oder musst du die auch erwerben? Nein, so teils, teils. Also in den eigenen Archiven von denen kann man die einfach haben. Mhm. Muss man sich dann zum Teil selber scannen. Und dann gibt es aber Archive, die den schön gescannt verkaufen, aber zum Teil zu horrenden Preisen, aber dafür ordentlich abgescannt. Am Anfang haben wir ein, zwei Stück gekauft und gesagt, das ist ganz okay. Und dann brauchten wir aber immer mehr und dann haben wir gesagt, okay, liebe Leute, wer will mal Urlaub in den USA machen und ein paar Tage im National Archive sitzen und dann halt noch ein paar Tage Urlaub dranhängen? Ja, ja. Da findet sich immer einer. Und so kamen wir zu einem größeren Bestand an eigenen Daten im Laufe der Zeit. Okay, das ist ja cool, ja. Das heißt also, bei denen ist es verfügbar, einfach überfliegen, sich da durchwühlen und dann die Aufnahmen dann einfach einscannen. Okay. Also ist ein bisschen Aufwand schon, also man sollte es sehr gut vorbereiten und so weiter, aber sagen wir wussten halt exakt, was wir wollten und wie und so weiter und dann geht das schon. Ansonsten kann das auch ein bisschen ausarten und natürlich, die haben auch viel Material auch selber schon online, auch gerade auf Wikicommons und so findet man viel vom National Archive. Also da gerade Zweiter Weltkrieg Luftbilder ist relativ einfach, weil man da viel schon direkt fertig findet. Aber wir wollten dann auch 1000 Sachen, Aufnahmen vom Bahnhof, Aufnahmen von, ich weiß nicht was, einer bestimmten Ecke. Oder halt gucken, was gibt's aus einem bestimmten Jahr von Berlin, wo man wirklich hingehen muss und sagen muss, könnt ihr mir mal die und die Kiste geben und ich setze mich mal ein Dach hin und gucke das durch. Mhm. Also solche Sachen. Aber das ist halt, also wenn man es vorbereitet hat, wenn man weiß, was man will und wenn der dort sitzt, halt auch einen Überblick hat und einen Blick fürs Motiv und weiß, kriege ich das in der Auflösung gescannt und so weiter, dann bringt das schon was, zumindest bei der Menge an Material, die wir am Ende haben wollten. Okay, und wo du sagst, gut vorbereiten, hast du da Leute, die damit Erfahrung einfach schon haben? Weil, also ich würde jetzt sagen, naja, gehst du da hin und guckst du halt die Kiste durch und dann hast du deinen Scanner dabei oder wie muss ich mir das alles vorstellen? Nö, das kann man da auch also man kann sagen, das und das und das hätte ich gerne. Aber da ist es dann so, wir haben halt hier selber mit Archivarbeit angefangen und selber kistenweise so Kram durchgewühlt und dann haben wir uns das Stück für Stück einfach selber angeeignet und dann. Wer auch immer dabei war, der Zeit und Lust hatte, der muss es dann eben machen. Okay. Das heißt also, durch die Erfahrung, die du in Deutschland gemacht hast, konntest du halt dann den Leuten das vermitteln und dann in den USA konnten die es dann relativ gut selbstständig machen. Genau. Wie viele Bilder muss ich mir vorstellen? Was habt ihr da so im Bestand? 65.000. Okay, und dafür hast du zwei so gekauft. Also ich glaube, also ein paar mehr haben wir im Laufe der Zeit schon gekauft. Da sind aber auch viele bei, die nichts taugen. Das muss man sagen. Wir haben zum Teil auch von Leuten, die das Gleiche gemacht haben, getauscht. Ja. Also gesagt, pass auf. Also man hat quasi das Recht an dieser digitalen Bilddatei, aber nicht an dem Motiv. Sondern das hat halt eben der Fotograf, der es aber freigegeben hat. Das ist so ein bisschen hin und her. Und dann tauscht man halt mit Leuten, die sowas auch mal gemacht haben. Wie findet man diese Leute, die das auch mal gemacht haben? Irgendwie entweder Historiker, wo man sagt, du hast doch mal ein Buch zu dem und dem Thema geschrieben, wir forschen da und dann kommt man ins Gespräch und er sagt, ja, ich war auch mal da, ich habe das gescannt, ich habe da mal ein Archiv irgendwie was abgegriffen. Dann sagt man, okay, dann guckt man, also so Leute, die man irgendwie, mit denen man zusammengearbeitet hat einfach. Und dann hat sich der Bestand so nach und nach halt immer weiter vergrößert einfach. Jetzt mal die Frage, wenn man sich diese Bilder kauft, was kostet sowas? Ich habe gar kein Gefühl dafür. Ist es ein Euro pro Bild oder ist es irgendwie 5.000 Euro pro Bild? Wie muss ich mir das vorstellen? Das kommt sehr drauf an. Also oft ist es so, man kriegt erstmal einen Digitalabzug für 10, 20 Euro oder sowas. Okay. Aber davon darf man den nicht ausstellen. Das ist quasi nur das Recht, es runterzuladen. Wenn man dann sagt, ich will es in einer Ausstellung präsentieren, dann fragen die, wie groß, wie viele Leute. Mhm. Und dann kann das durchaus zwischen 5 und 30.000 Euro liegen. Echt? So die Rechte. Wir haben ein Bild in der Ausstellung gehabt. Ich glaube, da haben wir 9.000 Euro gezahlt für die Rechte, es 5 Jahre zeigen zu dürfen in einer bestimmten Größe, weil wir es nirgendwo anders gekriegt haben. Krass. Das ist schon abartig hoch zum Teil. Das war dann auch, ich glaube, bei dem Motiv der Punkt, wo wir gesagt haben, so, und jetzt gucken wir, wie wir es selber machen. Mhm. Weil für 5.000 Euro kann ich im Prinzip jemanden mal eben 2 Monate rüberschicken und den halben Tag scannen und den halben Tag Urlaub machen lassen, genau, oder genau, so. Genau, ja. Das stimmt. Finde ich krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so teuer sind. Ja, also es, wie gesagt, es springt hin und her. Aber die Bilder, die man halt selten kriegt, die sind dann natürlich teuer. Und die, die es billig gibt, die will man nur bedingt haben oft. Mhm. Also das ist so das alte Problem. Und diese Archive wissen das, was so beliebte Bilder sind? Oder? Ja, okay. Leider. Okay, das heißt, weil ganz viele Leute danach fragen oder da vorbeifahren, genau, und sagen, ich will genau das und das haben. Ja. Okay, na klar, auch Angebot und Nachfrage, ja, bestimmt den Preis dort. Ganz, ne, normal, ja. Ganz normal, okay. Wie viele Leute schleifst du da durch diesen Bunker durch? Also was, wie viel, was kommt, was ist das so im Mittel, so das Aufkommen? Einige hundert am Tag, nee, weniger, schwierig zu sagen. Es schwankt total. Also, ich würde mal sagen, oh Gott, mit Museum, allem drum und dran, in Sonderveranstaltungen. Ich würde mal auf irgendwie knappe 100.000 im Jahr tippen oder, oh, sowas. Aber das ist wirklich so über den, mhm, Daumen gepeilt, wenn man die verschiedenen Bereiche zusammennimmt. Mhm. Okay. Und da hast du, der Bunker ist nur rein Ausstellungsfläche und Besichtigungsfläche, ja, oder hast du da auch irgendwie Büros drin und sonst so Krempel, was man, na, halt so braucht? Ich habe ein Büro drin halt für, wenn man eine Besprechung irgendwie, mhm, mal machen muss oder so, aber ansonsten ist da nichts weiter drin. Also der Rest ist wirklich nur Ausstellung. Okay. Gut, kann man sowas, also kann man sowas beheizen? Also, ja, ist das irgendwie, kann man das wirtschaftlich betreiben, weil, ja, stell mir jetzt vor, wenn du jetzt da im Winter trotzdem Führung machen willst und machst du die Tür auf und da ist irgendwie gefühlt minus 13 Grad, dann macht das ja auch keinen Spaß, gell? Ne, im Winter machen wir die Heizung an, ist ganz einfach. Achso, ihr habt da komplett eine Heizung drin? Fernwärme. Ah, okay. Und ausgebaut mit normalen Heizkörpern. Okay. Und der Bunker darf nur nicht auskühlen, wenn der warm ist, bleibt er warm, wir haben 2 Meter Wände. Achso, stimmt, ja. Also klar, das ist halt, ja, der Riesenvorteil. Man muss da so ein bisschen Planwirtschaft betreiben beim Heizen, weil, mhm, die Wände bleiben eine ganze Weile warm, mhm, und dann sind sie aber ausgekühlt, weil, ja, draußen kühl wurde. Das heißt, man muss immer so ein paar Tage im Voraus denken. Ja. Aber mit der Heizung, also kriegt man das auch auf so, das sind ungefähr 17 Grad im Winter noch da drin, was, mhm, also fair ist. Ja, also das heißt, die Leute dürfen nicht im T-Shirt kommen, aber, genau, Pullover ist es schon, genau, kein Problem. Pulli oder Jacke, so wahlweise, wenn die eh mit einer Jacke von draußen kommen, sagt man, kann die Jacke ausziehen oder anlassen, aber, mhm, im Prinzip ist man ja schon praktisch gekleidet. Okay, und gibt es dann sonst Voraussetzungen, wenn ich jetzt in diesen Bunker möchte, muss ich mir irgendwie festes Schuhwerk anziehen oder, wie du schon sagtest, irgendwie Jacke dabei haben oder sonst irgendwie was zu beachten, Helm tragen? Nö, also was wir immer wieder haben, ist, dass Leute mit Helm und Taschenlampe kommen, wo, mhm, sagen, kannst du gerne tragen, kannst du halt auch sein lassen. Mhm. Und es gibt auch wirklich Leute, die durch den hell beleuchteten Bunker mit einer eingeschalteten Taschenlampe die ganze Zeit gehen. Was ist das fürs Gefühl? Kann man tun. Haben wir ja auch nichts gegen, ist aber eigentlich nur Batterieverschwendung, weil wir haben ja überall Licht. Mhm. Ansonsten auf der Homepage sagen wir mal festes Schuhwerk und ein Pulli, liegt, mhm, aber einfach daran, dass wir das Geheule nicht mehr ertragen haben von Leuten, die mit Flipflops mitkommen und dann sagen, wir laufen bei der Bunkertour. Achso. Und in jedem Raum sagen, kann ich mich hier setzen, ne? Kannst dich auf den Boden setzen, ja, gibt hier halt, ne? Ja, und laufen wir gleich weiter, sagt man, ja, es ist eine Bunkertour, das ist eine Tour durch den Bunker, da, mhm, läuft man, mhm, aber meine Füße tun weh, ja, weiß ich nicht, frag, ob seiner massiert. Und ansonsten halt, weil Leute dann auch im Winter im T-Shirt oder so da standen, weil so das, naja, es sind ja immer die anderen schuld. Dann heißt, ja, es hieß ja nicht, dass ich den Pulli anbehalten soll. Nee, es hat auch keiner gesagt, du sollst ihn ausziehen. Mhm. Und deswegen sagen wir jetzt festes Schuhwerk und Pulli. Und das klappt im Großen und Ganzen. Also wenn du schon sagst, die Leute tun die Füße weh, wie viel Meter, Kilometer, Schritte mache ich dann bei so einer Standardführung durch den Bunker? Das ist überhaupt nicht weit. Wir haben mal so ausgerechnet, man kommt auf 400, 500 Meter in der ganzen Stunde. Okay, das ist ja wirklich nicht viel. Ne? Echt harmlos. Ja. Aber es ist echt faszinierend. Die Leute kommen rein und wollen sich erstmal irgendwo hinsetzen. Auch wenn sie gerade aus dem Bus kommen, auch wenn sie gerade saßen. Das ist total lustig. Mhm. Dann sagt man, ja, wir haben also ab und zu so einzelne Stühle, die so rumstehen, ja, falls man dabei ist. Aber man kann halt nicht die ganze Zeit sitzen, weil wir auch immer weitergehen. Ja. Und noch einen Raum und noch einen Raum und noch einen Raum. Und wenn wir überall alles voll Sitzplätze machen, dann sieht man ja den Rest nicht mehr. Klar, ja, das ist ja, ja genau, ja, das Problem. Ist irgendwie, keine Ahnung, das ist auch erst in letzter Zeit aufgekommen. Das war früher nicht so sehr. Dann sagen wir den Leuten halt, ja, weiß ich nicht, musst du halt mal einen halben Kilometer in einer Stunde laufen. Mhm. Also so viel Sport müsste dann ja noch drin sein. Und die Leute, die es wirklich nicht können, also ist der Bunker barrierefrei? Also kann da ein, ja, Rollstuhlfahrer? Nee, nur, also das ist so, also zum einen, wenn man vorher sieht, die Leute sehen irgendwie nicht so aus, als seien sie besonders fit, dann sagt man halt, pass auf, wir haben ja ab und zu, also da stehen so einzelne Stühle und so rum, sagt man ganz einfach, pass auf, einer von euch, der stark aussieht, nimmt diesen, also sind auch so leichte Stühle, der trägt den einfach mit und gibt ihm den immer. Fertig, klappt eigentlich auch immer, findet man immer einen, der sagt, ja klar, trage ich von Raum zu Raum, Problem gelöst. Wir haben eine Rampe, um in den Bunker zu kommen. Es gibt so Treppenlifte, um die Etagen zu wechseln, die aber für Elektrorollstühle oder so nicht geeignet sind. Also es ist so, ja, es ist so eine Halb-Halb-Lösung. Also formal ist er, also erfüllt er diese Anforderungen, aber ganz praktisch würde ich sagen, taugt es nur halb was, weil alle Arten von größeren Rollstühlen und so weiter kann man da nicht richtig befördern. Die Treppenhäuser sind einfach zu klein. Zu eng, ja. Man kriegt nichts eingebaut. Also viel hin und her probiert. Also es funktioniert, also es klappt nicht ordentlich. Wenn aber Leute explizit sagen, ich komme im Rollstuhl, ich will eine Tour mitmachen, die Etagen an sich sind ebenerdig, die Räume sind auch breit genug, dann sagt man, pass auf, da machen wir die eine Ebene, also machen da einfach länger, sind immer noch 1200 Quadratmeter und klärt das halt vor mit denen ab und sagt, pass auf, dieses riesen Gehampel mit den Etagenwechseln, was echt lange dauert und nervig ist und wo man immer vorne nicht sagen kann, welcher Rollstuhl wie wo klappt. Da sparen wir uns. Wir machen es auf der Ebene und machen halt das gleiche Programm, nur sparen wir uns das Hoch- und Runterlaufen. Was wir eigentlich auch nur machen, weil die Leute sich immer freuen, wenn man hoch und runter läuft. Man könnte alles in einer Etage erklären. Dann läuft man mal hoch, dann läuft man hin und runter, dann läuft man durch ein anderes Treppenhaus und wieder andersrum. Und da hat man das Gefühl gehabt, man ist total wild hin und her gelaufen und eigentlich ist man dreimal im Kreis. Und die Leute im Rollstuhl, sagt man dann, pass auf, wir bleiben auf der Ebene, alles ebenerdig und gut ist und dann klappt das auch. Okay. Und machst du die Führung in verschiedenen Sprachen? Also oder ihr in verschiedenen Sprachen? Ja, also im Moment machen wir die auf Deutsch und Englisch, einfach weil wir dafür die Leute haben und also englische Touren kann ich auch machen, wobei ich sage den Leuten mal vor, pass auf, ich bin Deutscher, ich mache die Tour auf Englisch, also es ist halt kein Native Speaker. Wenn das okay ist, machen wir es. Wenn nicht, muss ich den Native Speaker fragen, wie er Zeit hat. Das schon, aber im Normalfall sagen die Leute, es ist mir total egal, wenn du weißt, wie die Bunkergeschichte ist, dann reicht das. Das heißt, das klappt alles. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben den Native Speaker auf Englisch, der es aber auch auf Deutsch machen kann. Okay. Also so, dass das in beide Richtungen funktioniert. Und andere Sprachen ist halt so das Henne-Ei-Problem. Also irgendwie einen guten Tourguide in einer anderen Sprache finden, ist halt sehr schwierig. Vor allem, wenn er dann eigentlich nichts zu tun hat. Und natürlich, also nicht für einmal in einer Woche eine komplizierte Tour mit allen Details lernen will. Auf der anderen Seite, ich ihn aber nicht 10-mal die Woche zahlen will, wenn keiner kommt. Das klar, heißt, klar, im Prinzip haben wir gesagt, wir bleiben erstmal bei Deutsch und Englisch am Anfang, weil das deckt 85-90% vom Markt ab. Und dann gucken wir Stück für Stück, wie wir da weiterkommen. Und auch die Idee, was du schon vorhin sagtest, einen Audioguide durch die Ausstellung für sowas für die Tour zu bekommen, dass man quasi nur die Gruppe begleitet, aber dann das per Audioguide passiert, dann muss man das ja einmal einsprechen, einspielen. Ja. Und dann kann man ja sowas auch machen. Und braucht die Audioguides. Das ist relativ teuer, der ganze Kram, das ordentliche Einsprechen, die Audioguides, dann die Wartung, weil dann dauernd die Akkus und die Tasten kaputt sind und so weiter, das ist im Museum schon graus. Also einer sagt irgendein anderer mal schon, aber dann ist auch wieder der Punkt, da sagen die Leute, ist ja nur ein Audioguide, warum kostet das denn so viel Geld? Sagt man, weil ich trotzdem dabei bin und weil wir trotzdem die Räume belegen. Das heißt, die Leute wollen eigentlich, dass es ihnen jemand erzählt. Ja. Ist auch sehr lustig im Museum, die Leute fragen, gibt es eine Tour? Sagt man, es gibt den Audioguide und die Tour will ich einfach nur das erzählen, was auf dem Audioguide ist, weil ich den 1000-mal gehört habe und es dauert genauso lang. Ja, dann nehme ich die Tour. Okay. Aber du kannst einfach beim Audioguide immer draufklicken. Ja. Und die Leute wollen aber lieber jemand, der ihnen exakt das Gleiche genauso runter erzählt, als dass sie den Audioguide nehmen, warum auch immer. Sagt, okay, wenn es so ist, ist es so. Das heißt aber auch, dass die geführte Tour kostet dann natürlich auch mehr als die Audioguide-Tour, oder? Also im Museum machen wir sehr wenig geführte Touren, also nur außerhalb der Öffnungszeiten, weil sonst die Besucher einfach stört. Okay. Also wenn da jemand labernd durchläuft mit einer Gruppe, da stört jeden, der da mit dem Audioguide steht. Mhm. Das heißt also, deswegen ist das eh teurer und dafür ist man dann aber auch alleine im Museum. Mhm. Und die Bunkertouren sind auch ein bisschen teurer als das Museum, weil das Museum hat halt reguläre Öffnungszeiten, hat dann die entsprechende Auslastung und so weiter. Während die Bunkertouren dann ja immer relativ viel Fläche auch belegen. Mhm. Aber dafür hat man halt einen echt versierten Tourguide auf einer großen Fläche. Man kann Rückfragen stellen und alles. Also das Gesamtpaket ist es dann wieder. Und wir kommen bestimmt immer auch die gleichen Fragen, oder? Es gibt so Evergreens. Genau, erstmal, oh Gott, das ist immer so hart. Wo wurden denn die Leute vergast? Man sagt, du meinst ein Konzentrationslager, ein Vernichtungslager. Das hier ist ein Luftschutzbunker. Mhm. Ah, ist das ein Unterschied? Und da sagen wir mal, genau deswegen machen wir diese Touren. Also genau das ist der Punkt. Also man auch merkt, das Wissen beim Zweiten Weltkrieg ist sehr mäßig in weiten Teilen, muss man echt sagen. Mhm. Die Frage, wir haben auch eine Liste mit interessanten Fragen. Da hatte ich mit Leuten gesprochen, also über den Bunker im Krieg, und haben gesagt, echt, die haben hier im Krieg Leute reingelassen? Sagten, ja, also eigentlich ist er dafür gebaut. Ja. Sagen die, wie, warum das denn? Sagten, hä, dass man halt sicher vor den Bomben ist. Mhm. Hä? Der, also, wieso haben die den denn so gebaut, dass er bombensicher ist? Ich sagte, na, weil das die Idee ist. Und die Leute waren so in meinem Alter und die dachten, Bunker bauen sich reiche Leute, um da ihr Loft reinzupacken. Und wo man dachte, und das waren Deutsche, die über 30 waren. Ja. Ich gedacht habe, okay, genau deswegen machen wir solche Touren. Ja. Es ist, also es ist schon, zum Teil ist es hart und da muss man natürlich auch denken, ja, aber ey, gut, dass die Leute fragen. Ja, also ja. Das ist halt. Ja, gut, dass sie überhaupt da sind. Ja, man will immer sagen, meine Fresse und sagt, genau. Nein, genau deswegen sind die hier und genau deswegen sind wir hier. Es ist aber so, also da haben wir jeden Tag so eine Story, aber es ist natürlich eine am Tag. Mhm. Der Rest kommt, weil sie einfach grob wissen, worum es geht und mehr wissen wollen. Die Standardfragen sind, wie dick sind die Wände, hat der mal einen Treffer abgekriegt, wo hat man hier geschlafen, also so ganz praktische Dinge, die kommen andauernd und das ist ja auch genau das, was in der Tour halt behandelt wird dann eben, also wie, also erstmal so ein bisschen, wie waren die politischen Rahmenbedingungen, warum wurden Bunker hier und da gebaut und dort nicht und so weiter und dann aber auch ganz einfach dieser Ablauf, wie war denn das, wann ist man im Bunker losgerannt, wann was ist dann passiert, wie ist man wieder rausgegangen und so weiter und das ist dann halt also so genau der Kern der Tour. Okay. Verstehe. Gibt es in deinem Bunker auch außerhalb der Tour noch Sonderveranstaltungen? Du hast vorhin mal gesagt, ihr macht auch so Sonderdinge. Was ist da für Sonderveranstaltungen? Was passiert denn da so? Zum einen machen wir einfach Touren, die dann von irgendwelchen Firmen als Incentive gemacht werden, wo dann noch deren Logos hängen und wo es noch einen Sektempfang gibt und so weiter. So ein bisschen das Drumherum. Das war super. Also wird gerne gebucht. Und ansonsten machen wir auch manchmal Sachen, wo dann Leute sagen, na, sie wollen irgendwie so eine Tour als Rahmenprogramm, sie wollen aber auch zum Beispiel was zu essen haben und dann kommt noch ein Caterer und packt halt Futter hin und solche Sachen. Dann, wir hatten mal eine Produktvorstellung von Büromöbeln, die wollten einfach diese grauen Räume als Kontrast zu den Möbeln. So Sachen sind das. Also es ist sehr unterschiedlich, aber im Prinzip alles, was nicht irgendwie in Party oder so ausartet, ist, kann man da im Großen und Ganzen machen. Okay. Das ist ja sehr cool. Wie ist es damit? Gut, klar, im Bunker gibt es natürlich auch sanitäre Anlagen. Ja. Sind die alle noch aktiv oder wurden die modernisiert? Oder so, haben wir vor einem Jahr die letzten neu eingebaut, also modernisiert, also rausgerissen und neu eingebaut im Prinzip. Das ist alles auf dem aktuellen Stand. Okay, das heißt, also da brauche ich auch keine Gedanken zu machen, dass ich da vorher nochmal pinkeln gehen muss, weil ich da alles dann vor Ort auch habe. Alles da, ja. Und die restlichen, sag ich mal, Funktionen sind alle noch intakt, also alle Klappen funktionieren noch, alle Türen noch und Licht und das ist alles so. Also alles, was noch da ist, genau. Also bei allem, wo Strom ist, haben wir natürlich, also alles, was wirklich in Funktion ist, ist auf aktuelles umgestellt, sieht nur noch zum Teil alt aus. Aber wir haben zum Teil auch noch die alten Kabeltrassen mit diesem stoffummantelten Kabeln und sowas. Also die sind dann vorne und hinten abgetrennt, aber man kann sich's halt mal angucken. Mhm. Und das haben wir auch noch im Original da. Und auch die Lampen, das sind so Kugellampen mit so einem Keramiksockel, die sind auch original. Und die haben ganz wenig Elektrik drin, da geht ein Kabel rein und dann sind halt die zwei Kontakte für die zwei Punkte an der Glühbirne. Und das Kabel kann man einfach rausruppen und diese Kontakte, das haben wir uns halt nachfertigen lassen einfach, also die Kontakte, damit sie nicht mehr korrodieren und dann halt ein neues Kabel dran gesteckt. Das heißt, die ganze Lampe ist original, aber die Elektrik ist halt neu gemacht und so haben wir das dann halt bei vielen Sachen gemacht. Als du diesen Bunker übernommen hast von dem Vorbesitzer, gab es da irgendwelche kuriosen Sachen, die man gefunden hat, wo man denkt, sich denkt so, hä, war das schon immer hier drin oder hat das der Vormieter irgendwie schon mal gehabt oder gibt es da irgendwie, oder mal, keine Ahnung, man klopft mal irgendwo gegen die Wand und stellt fest, da ist doch noch irgendwie eine Kammer und macht mal auf und findet dann irgendwelche interessante Sachen drin? Ja, so in etwa. Da gab es es gab so eine Wand, die offensichtlich neu gemauert war. Mhm. Und die aber auch keine Innenwand war. Und also ein Abschnitt, so ein Meter, zwei Meter. Mal überlegt, was ist das? Haben auf den Plänen hin und her verglichen und haben gesagt, okay, das muss dieser ominöse Tunnel sein, der zum Anhalter Bahnhof rübergeht. Mhm. Also den es ganz klar gab. Wo aber nicht klar war, ist der jetzt noch einen Meter oder 100 Meter lang und verschüttet oder nicht. Mhm. Und die wüstesten Gerüchte, da gibt es einen Abzweig zum Führerbunker und alles Mögliche, was es dann halt immer so gibt. Ja. Und dann halt gedacht, okay, also erstmal gesagt, so, wie kommen wir da weiter? Also die Bahn gefragt, ey, wisst ihr, wie das aussieht? Und die haben gesagt, nee, wissen wir auch nicht. Dann ja, können wir da mal ein Loch einbohren? Also Loch einbohren, Kamera einstecken. Und die Bahn hat gesagt, nee, lieber nicht, weil wir wissen nicht, wo das am Bahnhof ist. Also nicht, dass ihr in irgendeine Leitung oder so bohrt. Ach so. Sagt, ja klar, kann man total verstehen. Dann auch erstmal das Thema ruhen lassen und dann hin und her. Dann kam jemand mit einer ganz anderen Idee oder einem anderen Gerät. Das ist im Prinzip so ein Induktionsgerät. Man stellt es auf beide Seiten von der Wand und wenn man sich gegenübersteht, fängt es an zu piepen oder es wird lauter. Also okay. Total trivial. Und dann für genau so Sachen, wenn man wissen will, steht man sich gerade gegenüber und merkt es nicht. Mhm. Die haben gesagt, je nachdem, wie der Stahl drin ist und so weiter, ist das halt schwierig zu sagen. Aber so ist, es ist irgendwie ein total billiges Gerät halt eigentlich. Es ist überhaupt keine große Technik. Kann man sich einfach mal kaufen und mal testen. Mhm. Mit dem Ding hingestellt, also da, wo die Vermutung war, dass das zueinander passt und da war so ein ganz leichtes so, irgendwie zu hören, wo man wusste, man ist gar nicht weit voneinander weg, aber dicht ist es auch nicht. Also mal rumgegangen zur Bahn und gesagt, hallo, also irgendwie hier das Thema erklärt, das müsste irgendwo unter der Wand sein. Dann sagt, Moment, wenn wir hier die Tür aufschließen, dann kommt man da rum. Ende vom Lied ist, uns trennt vom Anhalter Bahnhof eine Steinreihe, 10 Zentimeter. Okay. Und das war so, man dachte, hey, da ist überhaupt kein Tunnel mehr, aber wo ist der Tunnel hin? Und das war ganz einfach, der Tunnel ist quasi recycelt worden, als die S-Bahn-Station ausgebaut wurde. Das ist ein Teil von so einem Ein- und Ausgang jetzt. Also haben sie einfach, weil der war ja schon da, unten Treppe rangesetzt, oben Treppe rangesetzt und das als Mitteletage genommen, also zwischen Stockwerk und fertig. Und das waren so Sachen, man dachte, hey, das ist interessant, weil diese eine Million Mysterien, nein, da ist eine Mauer gezogen worden und das war's, Thema erledigt. Das waren so Sachen, das war so ganz lustig. Und ansonsten gab es aber nicht die großen Highlights, aber das war so eine Sache, wo man sich gedacht hat, wieso ist eigentlich niemand vorher auf so eine simple Idee gekommen, einfach mal ausmessen oder gucken oder was auch immer. Ja. Ich stelle mir jetzt seltsam vor, wie du da Kontakt zur Bahn aufnimmst. Du kannst nicht einfach rufen bei der Bahnhotline. 0800bahn.de und sagst, hallo, ich bin hier Enno, ich habe hier einen Bunker am anderen Bahnhof. Wer ist denn der Ansprechpartner für mich? Naja, aber es geht ein bisschen ähnlich. Also erstmal rumgehen auf die andere Seite und sagen, hallo, wer ist hier der Ansprechpartner? Und dann gibt es da irgendwie einen Menschen, der im Prinzip so administrativ für ein paar Bahnhöfe zuständig ist und der turnusmäßig an den verschiedenen Bahnhöfen ist. Und die Leute da können sagen, der ist immer dienstags um 8 hier oder sowas. Okay. Geht man halt dienstags um 8 hin und sagt, ey, ich bin von der anderen Seite von der Wand, können wir das mal testen. Mhm. Und dann hat man schon den ersten Kontakt und der weiß dann aber, wer hinten dran die Ansprechpartner sind, wenn es jetzt um ernsthafte Sachen geht. Also Sachen wie, können wir mal das Gerät dranhalten, was keinen Schaden macht, sagt der App, mach halt. Ja. Interessiert mich auch. Also so, weil Neugier ist dann ja auch von so Leuten da. Und ich denke, gerade wenn man mit so obskur großen Bahnhofsgebäuden unterirdisch und so arbeitet, dann hat man auch immer Interesse daran, so wo geht eigentlich die Wand hin oder die Tür hin. Und das war ganz einfach in dem Fall, weil man einfach mit zwei Fragen da war. Ich habe es mir auch komplizierter vorgestellt. Okay, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es da irgendwie... Also auch wie diese ganze Administration läuft und so, kennt man ja so nicht, aber war in dem Fall ganz einfach. Ist wahrscheinlich bei anderen größeren Bahnhöfen anders, aber bei der Station ging es schnell. Okay. Hast du noch andere angrenzende Gebäude oder Dinge, die halt irgendwie mit deinem Bunker irgendwie in Konflikt oder sonst irgendwas stehen? Ne, zum Glück nicht. Also das ist die Fläche. Das Einzige. Genau. Da ist auch ein bisschen Grundstück dazu. Das heißt, ja, du hast auch ein bisschen Fläche, dass du jetzt nicht irgendwie da, keine Ahnung, dem Nachbar da die ganze Zeit das Wasser abgräbst, weil halt bei ihm auf dem Grundstück kein Wasser landet, weil nee, bei dir alles genau anfällt und so weiter. Okay. Das klappt alles. Das klappt alles. Genau. Das heißt also der Bunker. Ja, neben dem Bunker machst du noch andere Projekte. Das ist ja auch mal ganz interessant. Du bist ja auch so ein bisschen journalistisch ja tätig und unterwegs. Wie kommt das denn? Also wie passt das da alles mit rein? Da passt das gar nicht rein. Sein war so ein anderes Thema. Ich habe einen Freund, der seit, oh Gott, seit mehr als 20 Jahren inzwischen im Nordirak, in der autonomen Region Kurdistan gelebt hat und der dort Hilfsprojekte gemacht hat am Anfang und später, als sich die Region so weiterentwickelt hat, da einfach wohnen geblieben ist. Mhm. Und also die autonome Region Kurdistan im Nordirak oder laut irakischer Verfassung kurz Kurdistan ist also ein Bereich im Nordirak, der selbstverwaltet ist, hat ein eigenes Parlament, eigenen Präsidenten, Premierminister, eigene Gesetze, eigene Wahlen und, das ist der entscheidende Teil, eigene Polizei und eine eigene Armee, die unabhängig okay von der im Irak ist und die irakische Armee darf dort nicht operieren. Mhm. Und also es ist so ein Zwischending zwischen einem souveränen Staat und einem Bundesland, aber es hat halt weit mehr Rechte als ein Bundesland, aber eben weniger als ein souveräner Staat. Also keine eigene Währung, keine eigenen Pässe zum Beispiel, aber eigene Außenpolitik. Okay. Und da ist es so, dass ich davon halt dann immer wieder gehört habe und irgendwann dachte so, eigentlich muss man sich das mal angucken, weil das klingt cool, die Gegend ist sehr hübsch, zumindest den Bildern nach. Und dann bin ich da vor ziemlich genau 5 Jahren das erste Mal gelandet. Also wie kommt man da hin? Also da fliegst du, kannst du direkt nach Nordkurdistan fliegen? Also steigst du hier in Berlin ein und kommst dann in welcher Stadt raus? Also man muss einmal umsteigen, also man kann von München durchfliegen oder man kann von hier über Wien oder Istanbul fliegen und kommt dann in Erbil raus, das ist die Hauptstadt. Mhm. Man kann aber auch nach Sulmania fliegen, das ist sowas wie die zweite Hauptstadt, also es ist auch eine Millionenstadt. Mhm. Und die Gegend ist so politisch, sagen wir, unter zwei Parteien aufgeteilt, oder also zwei sehr dicht beieinander liegende Lager, also so, man könnte so ein bisschen sagen, so wie SPD oder CDU, so die großen Parteien, die halt im Land sind, weil jetzt sagt, die unterscheiden sich jetzt nicht total dramatisch, aber es sind natürlich schon, also so, es sind alles ähnliche Werte und Frieden und so, aber es gibt da so verschiedene Ausrichtungen. Und die einen haben dann sozusagen Erbil als Hauptstadt und die anderen Sulmania und die beiden okay Städte sind aber top modern und spannend und so weiter. Und dann fliegt man halt nach Erbil, kommt da an einem 2005 gebauten Flughafen raus, der auch irre modern aussieht noch. Und bei mir war es ausgerechnet so, die erste Schlange, in der ich dann halt stand und dann meinen Pass gestempelt gekriegt habe, da saß so eine blondierte Frau mit Make-up hinter, wo man so, wenn man gedanklich gerade im Iran hängt oder so, denkt, okay, hier ist nicht Iran, das hier ist ein Land weiter, hier merkt man, hier ist es anders. Und dann habe ich da einfach Urlaub gemacht, 2 Wochen. Und die Gegend ist halt echt hübsch. Und dann ging der Bürgerkrieg in Syrien los. Ja. Und die Flüchtlinge sind darüber geschwappt. Ja. Da habe ich mir gedacht, so ja, irgendwie, so, irgendwie interessiert es einen ja und irgendwie nicht. Man sagt, also so Volker Pispas hat so schön zusammengefasst, so das deutsche Problem. Man sagt, oh, das ist ja schrecklich. Hoffentlich kommen jetzt nicht alle rüber. Ich denke, so böse es ist, irgendwie, es spiegelt doch die Meinung vieler Deutschen wieder. Mhm. Und bei mir war es halt so, dass ich auch dachte, so irgendwie, das Thema interessiert einen und wie ist das so? Und man sieht das im Fernsehen, aber eigentlich, wirklich hingehen und jedem Einzelnen helfen will man dann doch nicht, weil man hat ein bequemes Leben hier in Deutschland so. Ja, natürlich, wir könnten statt Podcasten jetzt auch im Flüchtlingsheim helfen, machen wir da nicht, wir podcasten, weil das macht mehr Spaß. Also ist halt einfach so, muss man mal ehrlich zu sich sein. Und das heißt also, dann habe ich ja gefragt, kann ich da irgendwie hin, kann ich da mal in so ein Flüchtlingscamp, also wirklich mal sehen, wie ist denn das in diesen großen Camps, also wie stellt man sich sowas vor? Und die haben gesagt, ja, klar, so können wir auch arrangieren, also, kannst du machen. Wer ist die? Also Das ist wirklich, kann man jetzt nicht auf den Flughafen rausgehen und stellst dich hier raus, Taxifahrer, und sagst, hallo, ich möchte mal in so ein Flüchtlingscamp mal gehen. In dem Fall, der wird sagen, warte, ich rufe einen an, ich kenne einen, ich guck mal, weil die extrem gastfreundlich sind. Okay. Das finde ich das Lustige da. In dem Fall war es so, also Sigi March, den ich da kannte, der ist also ursprünglich Abgeordneter von den Grünen gewesen im Landtag NRW. Und der hatte gesagt, also der hat auch 1000 Dinge zu tun, der hat gesagt, ey, so, kann dir nicht bei allem helfen, also nicht im Detail, kann jetzt nicht deine Urlaubsplanung machen, aber er kennt natürlich Leute. Mhm. Und dann kann er sagen, pass auf, frag mal den, frag mal den. Das ist dann im Prinzip ganz einfach. Das ist so, entweder kümmert man sich dann drum und kann diese Kontakte ausbauen oder es passiert halt nichts. Mhm. Also das sind so die beiden Sachen. Und ich habe gesagt, super, herzlichen Dank, weil wenn jemand, der da seit 20 Jahren ist und Gott und die Welt kennt, sagt, sag mal, könnt ihr mal meinem Kumpel helfen, dann ist das wie der Freibrief im Prinzip erstmal. Und dann muss man einfach zusehen, dass man sich nicht blöde anstellt und dann klappt das auch. Und dann also ein gemeinsamer Freund von uns, der auch also im Prinzip aus einer kurdischen Familie stammt, aber lange Zeit hier gelebt hat, der war dann so der Mittelsmann und der hat gesagt, ja klar, hier, ich helfe dir damit und so weiter und hat das arrangiert letzten Endes, weil der die Kontakte vor Ort kennt und der die Idee gut fand, dass man sich es einfach mal selber anguckt. Und dann haben halt all meine Freunde gesagt, so, boah, abgefahren, da wo der ganze Krieg ist und wie kann man da nur hingehen? Und er sagt, nee, hier ist kein Krieg. Also hier nicht, das ist 150 Kilometer weiter. Ja. Und dann habe ich 5-mal am Tag die gleiche Story erklärt und er sagt, warte, ich schreibe das jetzt auf und ich schicke jedem den Link, der damit anfängt, sage hier, ich habe es runtergeschrieben. Mhm. Und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich halt da Flüchtlingscamps besucht und mit Leuten gesprochen, also so, wie ist denn das? Wie war dein Leben vorher? Wie war die Flucht? Wie ist das ganz praktisch? Wie bist du hier rübergekommen? Woher weißt du, dass hier ein Camp ist? Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Und so weiter, diese ganzen Sachen. Und habe mich so ein paar Sachen sehr gewundert. Also zum einen, bei dem Camp war es so, bin da halt also zu jemandem gebracht worden und hieß, pass auf, der passt auf dich auf und zeigt dir das Camp. Und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen, wir sind so ein paar Meter auseinander gelaufen, weil ich irgendwas angeguckt hatte und sofort kam ein Sicherheitsmann zu mir und hat gesagt, ey, was machst du hier? Sagt, hier, ich mache hier Fotos, ich berichte hier drüber. Der sagt, ja, aber wo ist deine Genehmigung? Wo ich dachte so, also nicht, dass er unhöflich war, der wollte genau wissen, was treibt der Typ da, der da offensichtlich nicht reingehört. Ja. Wo ich dachte, das hat mich gewundert, weil ich sonst von ähnlichen Einrichtungen kenne, so wenn man sozusagen der Weiße ist oder der Europäer oder so, dann wird man schon irgendeine Berechtigung da haben. Und da war es so, ist mir doch egal, was machst du hier? Na, er sagte, ich gehöre zu dem und da hat er gesagt, ach so, ja, okay, dann ist das okay, weil den kenne ich, der gehört ja zum Camp, der führt hier immer die Leute rum, die hier rumlaufen. Also so, wie die darauf achten. Und auf der anderen Seite, wenn ich da mit Leuten gesprochen habe, also wenn ich dann gesagt habe, pass auf, ich schreibe da drüber, wie offen und herzlich die mal waren, die haben erstmal gesagt, setz dich, willst du einen Tee, was interessiert dich, was kann ich dir erzählen? Die waren halt richtig froh, darüber zu reden, wenn sie wussten, derjenige trägt es weiter in die Welt und haben gesagt, schreib das auf, mach, was du willst, film das und alles, Hauptsache, mehr Leute kennen meine Geschichten. Und er sagt, ich bin aber nicht CNN oder so, haben die gesagt, ist egal. Dann wissen es trotzdem mehr als vorher. Ja. Also ist ja egal, ob es jeder weiß, aber so. Und das ist, scheint mir es da kulturell so anders. Man kann die ganze Zeit mit der Kamera rumrennen und Fotos machen. Ich habe eigentlich nie erlebt, dass es jemanden gestört hat, was hier ja durchaus eher ist. Wenn ich hier zum Beispiel einfach eine U-Bahn-Fahrt filmen wollen würde, da wird die Hälfte der Leute sagen, Moment, was filmst du da, wofür, worum geht's? Und da stört die Leute das im Normalfall gar nicht, was es sehr angenehm macht, wenn man so Straßenszenen einfach filmt oder sowas. Die winken auch nicht in die Kamera oder so, die laufen nur einfach weiter. Oder sie gucken halt interessiert und fragen dann nachher, was treibst du denn hier? Und das heißt also, aber auch so persönliche Sachen wie Leute sitzen zum Beispiel im Camp und backen ihr Brot, also auf so traditionelle Art. Und mit der Zeit habe ich da mitgekriegt, man kann da einfach hingehen und das filmen, die stört das überhaupt nicht. Also so gar nicht. Und wenn, dann zeigen sie schon, sind aber nicht sauer oder nicht beleidigt oder so, sondern es ist sehr, sehr angenehm. Und das habe ich gemerkt, das macht die Sache sehr einfach. Also gerade für, wenn man da nicht so erfahren mit ist. Und dann war ich halt ein paar Tage da, hatte mir das Ganze angeguckt und hatte halt so ein, also erstmal so überhaupt einen ersten Eindruck. Da war es dann so, dass natürlich Flüchtlinge und Armee extrem eng zusammenhängt. Und da habe ich auch mit Soldaten gesprochen, wie ist das, also wenn ihr da einen Fluchtkorridor geschaffen habt oder solche Sachen. Habe dann auch jemanden getroffen, der wirklich selber gegen den IS gekämpft hat, wo ich dachte so, okay, das ist so abstrus weit weg von einem, das ist da im Fernsehen und auf einmal steht einer vor mir, der sagt, ja, habe ich vorhin drauf geschossen, also so in die Richtung. Und das war also so, wo das viel dichter an einen ranrückt, das Thema auf einmal, weil es nicht mehr irgendwie so völlig ominös irgendwo ist, sondern da merkt man, ey, das ist 20 Minuten von hier mit dem Auto, das ist nicht weit. Okay, krass. Das war aber auch ganz spannend, weil ich dann gemerkt habe, das, was ich hier so an Berichterstattung mitgekriegt habe, ist extrem oberflächlich und schlecht. Mhm. Und dann habe ich zum Teil, als ich wieder hier war, die Redaktion gefragt, wer von euch ist denn da? Also wer schreibt denn da vor Ort? Niemand. Wir nehmen da zwei Agenturmeldungen und dann erwarten wir, dass das richtig ist. Ach so, das war eine sehr häufige Antwort. Das heißt, du hast auch vor Ort keine anderen Journalisten getroffen? Also das Lokale ja, internationale ganz wenig. Ist auch bis heute so. Ich kenne also ein paar Leute, die da waren. Also Spiegel TV hatte Leute da oder also Freie, die dann auch an Spiegel TV verkauft haben. Deutsche Welle hatte zwischendurch mal welche da und so Leute. Also da gibt es schon ein paar auch Deutsche, aber halt nicht viele. Also dafür, dass es ein Weltthema ist und dass das hier dauernd im Fernsehen läuft, wird man ja denken, da ist Dauerbeschallung, ja, die demnächst die Klinken lernen, so wie im Irakkrieg, wie man das kennt mit diesen Camps, wo die dann alle rumhungern. Ja. Ist überhaupt nicht so. Das fand ich total komisch. Also im Kern kann man sagen, weil kein Geld mitzumachen ist. Mhm. Das ist leider die schlichte Wahrheit. Es gibt einen lokalen Sender, Rudau, also schreibt sich Rudaf. Mhm. Und die machen sehr, sehr viel. Mhm. Das sind aber Leute, also der Sender ist sehr regierungsnah. Also der wird zum Teil von regierungsnahen Leuten finanziert einfach, was aber auch kein großes Geheimnis ist. Der Vorteil ist, die kennen sich alle untereinander und die kennen auch die Soldaten und so weiter. Und wenn die dann da hingehen, das sind zum Teil Leute, die selber gedient haben, die auch die Leute vor Ort kennen. Und wenn dann die mit in Einsatz gehen, dann heißt, ey, ja, es ist ein Kumpel von mir, der ist jetzt bei Rudau und so, wir gehen mal mit dem dahin. Und die können sich dann relativ frei in der Armee bewegen, kennen aber natürlich auch die Kultur, die Sprache und alles Mögliche. Und von denen gibt es richtig, richtig gute Berichte. Also es ist so vom Heimvorteil, wie wenn CNN in Amiland berichtet oder sowas halt einfach. Das ist richtig gut. Und die haben aber halt diesen riesen Vorteil. Und die ganzen Internationalen, die haben halt, die müssen schnell guten Artikel liefern. Natürlich möglichst mit Blut und Toten, weil das muss ich ja verkaufen. Und so weiter, was halt einfach traurig ist vom Business her. Ja, und dann bin ich also das nächste Mal hin. Ich hatte gesagt, diesmal möchte ich gerne mehr Militär sehen. Also einfach mal gucken, wie ist denn das jetzt wirklich? Weil ich höre so viel hin und her. Und also ich will mal selber sehen, wie ist das da? Also wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Und dann war es so, da hieß es, so halb-halb, also nicht, dass sie nicht wollen, dass ich da hingehe, aber das ist halt kein Spielplatz oder also es ist halt gefährlich. Also klar. Und sie haben halt so wenig Schutzausrüstung, dass sie nicht mal sicher einem was leihen können oder so. Habe ich gesagt, kein Problem. Hab mir dann einfach, also ich habe Freunde, die alles Mögliche beim Militär gemacht haben, auch jemand, der Spezialeinheiten, also bis heute ausbildet, der auch die SEK-Leute hier ausgebildet hat, also einer der erst war, der das gemacht hat und so. Der aber eigentlich bei den Israelis Fallschirmjäger war. Mhm. Und der ist halt eine gute Quelle für alles. Und nehmen wir gesagt, pass auf, ich will dahin. Mhm. Was brauche ich? Dann hieß es, die Weste, den Helm, fertig. Also für nicht ganz wenig Geld shoppen gegangen. Was kostet sowas? Weste, also es gibt, das ist Schutzklasse 4, also bis Kalaschnikow. Und da kriegt man ab 500 Euro so Westen. Die würde ich im Leben nicht tragen, da habe ich eher Angst vor. Das, was ich hatte, kostet dann 2.800 Euro die Weste und nochmal 1.000 für den Helm. Das ist dann so die andere Klasse. Da ist man dann aber von Kragen bis knapp überm Knie gegen Splitter und kleinere Waffen geschützt und am ganzen Torso gegen Maschinengewehre und so weiter. Was wiegt sowas? 16 Kilo zusammen, was für mich als unsportlicher Mensch auch echt übel ist. Also so, da habe ich auch gemerkt, ja, da kommen halt ein paar Sachen zusammen, die man können muss. Habe dann vorher noch geguckt, was muss man an Notversorgung können, was muss man an Wissen haben, Blutgruppen. Also ich habe noch nie meine Blutgruppe ermittelt. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, sollte man mal machen und solche Sachen. Und dann war es aber so, als ich dann da war, hieß es erstmal, okay, Ja, also man kann natürlich nicht einfach an die Front fahren, sondern da war es so, die kurdische Regionalregierung hat dann gesagt, pass auf, wenn du das machen willst, wir kümmern uns gerne darum, weil ist wichtig, dass das Thema behandelt wird. Mhm. Also bist du da bewusst als Journalist aufgetreten oder wie? Na, ich habe denen halt das erklärt, dass ich darüber berichte. Also ich denke immer, ich finde es schwierig zu sagen, ob das hier, also es hat natürlich schon einen journalistischen Charakter und so weiter, aber es ist jetzt ja grundsätzlich nicht mein Job, das in Zeitung oder so zu bringen. Also so, also ich erkläre den Leuten immer mal, was ich tue und sage dann, wenn du, wenn du meinst, das ist unterstützenswert, tust. Aber es landet halt in meinem Blog mit meiner persönlichen Meinung, also so sehr objektiv natürlich. Und dann nimm's oder lass es. Mhm. Und die haben gesagt, das ist total okay, weil sie kennen die Berichte, sie finden das gut, was ich da mache und natürlich helfen sie mir da gerne. Mhm. Und die haben danach gesagt, aber das hängt zum einen von dem Gouverneur vor Ort ab. Also der muss das irgendwie zumindest okay finden in bestimmten Bereichen. Und natürlich vom Militär, die letzten Endes mich schützen müssen. Also so, also da muss man, also das geht schon, aber die vor Ort müssen sagen, ja, ist okay. Also okay. Weil sie können nicht einfach sagen, pass auf, der steht jetzt hier. So. Und dann erstmal zum Gouverneur. Also in dem Fall dem Gouverneur von Kirkuk, Dr. Karim, der hat, ich glaube, 25 oder 26 Jahre in Washington eine Chirurgiepraxis gehabt. Mhm. Und der hat unter anderem, also war in der Notaufnahme, als Reagan 81 mit der Schussverletzung reinkam. Ja, also es ist lustig, wie sich so Wege der Geschichte kreuzen. Und der saß da so professionell entspannt und hat gesagt, okay, ja, und was interessiert Sie? Und so, also man merkte so, der macht am Fließband die Interviews runter. Und mit dem konnte sich auch in Englisch unterhalten, genau. Logischerweise, ja. Also sein Englisch ist auf jeden Fall besser als meins. Mhm. Und man merkte so, ich wurde da in die Reihe mit den anderen Journalisten gesetzt, die so da waren. Und der hat gesagt, ja, ja. Und also man merkte so, der macht das also wahrscheinlich so zweimal die Woche oder irgendwas, so ein paar Termine hintereinander. Und dann, okay, sind sie es erstmal hier? Er sagt, nö, ich bin jetzt das dritte Mal inzwischen hier. Ich habe hier erstmal vor 2 Jahren Urlaub gemacht und so. Und da merkt man schon so, oh, das war anders. Da hat er gesagt, okay, warum, wie, also wie kommst du, machst du hier Urlaub? So. Also das war jetzt nicht zu erwarten, dass da in Anführungszeichen weißer Europäer da Urlaub einfach macht. Genau. Urlaub da macht man. Und, die machen das woanders. Genau, noch, und sagte so, was ist die Story? Also so, worum geht's hier, ne? Mhm. Und dann habe ich ihm das halt erzählt und sagt, ah, Sigi, ja klar, kenne ich. Und wie geht's dem und der Frau? Und, oh, und dann dachte ich so, okay, das läuft schon mal. Und mit dem dann auch ganz interessant, also so 10 Minuten oder so gesprochen, weil ich dachte, ey, der ist der Gouverneur von einer gerade kriegsgetriebenen Region. Der wird auch noch ein paar andere Dinge zu tun haben, aber war total herzlich, freundlich und hat gesagt, ja, okay, wenn du an die Front willst, also so wie immer, keine Garantie für gar nichts, fall nicht um, wenn was passiert, aber so mein Segen hast du, klar. Und hat uns dann mit Leuten, also denen er wohl gesagt hat, wahrscheinlich auch, pass auf die Jungs auf, so, ne, es sind hier, ne, also nicht, dass einer kaputt geht, dann gibt's Geheule. Aber hat uns dann wirklich eine Stunde weiter bis in Frontabschnitt fahren lassen und die waren halt vorher informiert. Dann hatte ich halt auch wüsteste Überlegungen, wie wild oder unwild wird sowas, weil, keine Ahnung, kam da an und die lagen da irgendwie so mit so Strohhüten auf in der Gegend rum und irgendwie ein paar saßen auf so einem Sessel und haben in die Gegend geguckt und dachte so, wie, das ist jetzt die IS-Front. Okay. Ich hab's mir irgendwie wilder vorgestellt und meine, ja, seit Tagen kein Angriff und so und halt, sagt der IS, der will sie gar nicht richtig angreifen. Die gehen um sie rum, ab und zu schießen die mal irgendwo in die Front rein, aber tasten so, ist da was, gibt da Gegenwehr, kann man da durchgehen und sagen, das ist nicht so wild, sondern man merkt, die wollen sie nicht überrennen, wirklich, die gucken, geht's irgendwo einfach. Mhm. So, und wenn man dann zurückschießt, dann war es das aber auch schon wieder. Also so irgendwie meinen auch, das ist ein bisschen komisch. Also irgendwie so, da war noch nicht ganz klar, was, also wo führt das hin oder was soll das? Aber das war ganz gut, weil ich da mit vielen Leuten so in Ruhe mal sprechen konnte, auch so, wie ist das überhaupt, also was, wie fühlst du dich, wie kommst du dazu, das hier zu machen und so weiter. Wie lief dieser Kontakt ab, weil dein, Englisch. Englisch, okay, sprechen die in Englisch? Und sonst waren da halt Leute, die Englisch sprachen, übersetzt haben. Ah, okay. Also das geht dann auch ganz einfach, sagt man, und dein Kumpel, kannst du den mal fragen und so, die sind da sehr freundlich. Die wissen halt, wenn man so weit vorne an der Front rumrennt, dann wird man auch irgendwie jemanden kennen, der einem erlaubt hat, da hinzugehen. Also sind die auch total offen und unkompliziert. Ja. Und das hat halt gut geklappt. Als ich dann das nächste Mal da war, er sagt, okay, jetzt weiß ich im Groben, worum es geht. Ich habe da keine großen Sorgen mehr. Habe dann aber auch angefangen, wirklich Training zu machen, so wie versorgt man solche Verletzungen in den Gegenden und so weiter, und habe dann Trainings bekommen. Ein Freund von mir entwickelt, baut und vertreibt seit 27 Jahren gepanzerte Fahrzeuge rund um der Welt und bietet die ganzen Trainingspakete an. Und somit bin ich in so ein Training von belgischen Special Forces gerutscht zu, wie versorgt man sich im Kriegsgebiet. Wo war dieses Training? In Dubai, sehr schön. Okay. Ich habe nichts von Dubai gesehen, ich war die ganze Woche im Trainingsgelände. Mhm. Und habe da auch gelernt, wie fährt man ordentlich gepanzerte Fahrzeuge, wie trägt man jemanden auf die richtige Art hin und her, wie liegt man rum, dass man wenig Angriffsfläche bietet. Also so die Basics, also was die halt alle im Schlaf können, was aber so das Entscheidende ist, weil ich muss mich da ja auch nicht irgendwo durchkämpfen. Ich muss im Zweifel 5 Minuten in Deckung bleiben, bis mich irgendjemand rausholt, der für meine Sicherheit zuständig ist. Aber die paar Minuten muss ich halt durchhalten. Ja, genau. Ja. Und dann war ich im Shingal-Gebirge, also das, wo 2014 der Genozid an den Jesiden verübt wurde, wo Zehntausende abgemetzelt wurden und verschleppt wurden und bis heute halt viele Frauen vor allem verschleppt sind und als Sexsklaven beim IS sind. Mhm. Und da war die Lage so mittelklar. Also es hieß, ja, das Gebiet ist irgendwie befreit und so, aber am Rand ist es halt noch ein bisschen wild und hin und her. Am Abend davor hieß es dann, okay, wir fahren euch schon mal so einen total sicheren Bereich in die Nähe von da, und dann müsst ihr am nächsten Tag nur noch ein paar Stunden fahren. Mhm. Es gibt ein Sicherheitsbriefing. Mhm. Und also mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran, dass man da viel mit Militärleuten zu tun hat und so weiter. Also da stellt sich dann irgendwie eine Routine ein. Und die Soldaten dort, die sind auch so, so selbstsicher in dem, was sie tun, und so furchtlos und so, dass man denkt, wenn die hier also problemlos einfach rumrennen, also wirklich ohne die geringste Angst, dann wird das zwar immer noch gefährlich sein, aber die wissen, was sie tun. Mhm. Also man hat ein sehr sicheres Gefühl dabei. Also, dass man weiß, die machen keinen Blödsinn. So, die sind erfahren. Auch die, die in meinem Sicherheitsteam dann immer steckten, die sind oft 40, 50 Jahre alt, weil die sagen, die haben schon gegen Saddam gekämpft. Das sind nicht so die Ballerköppe, sondern das ist meist so eine Mischung. Also ein paar Junge, die schnell agieren, die noch weiter schießen, besser gucken, so nach dem Motto. Und dann die sagen, ah ja, soll er doch da hinten schießen, das kommt eh nicht bis hierhin, ich weiß schon, worum es geht. Ja, also so, das ist eigentlich auch ganz gut, weil man wirklich ein extrem sicheres Gefühl hat. Da am Abend zuvor war es dann so, dann hieß es auf einmal, ja, also das Sicherheitsbriefing macht jetzt aber nicht wieder das Militär, sondern da kommt der Nachrichtendienst, die haben bessere Aufklärung. Mhm. Ich gesagt habe, schadet auch nicht, kenne ich die auch mal. Mhm. Dann kam halt der Inlandsnachrichtendienst und Militärnachrichtendienst und hat uns dann so die Lage erklärt, wo ich dachte, okay, die Briefings sind gut und ist ja auch schön, dass man da so bedacht wird. Dann hat der Typ auch gesagt, ja, aber wenn er da echt hinwollt, und meinte er, dann leite ich euer Sicherheitsteam lieber selber, weil ich kenne die Gegend, ich komme von da. Das heißt, dann hatten wir so einen Geheimdienstoffizier, der das Sicherheitsteam geleitet hat. Dann die Nacht im Hotel gepennt, morgens ging es ganz früh los. Und es war so lustig, weil dann so, also ich saß mit dem Rücken zum Fenster, wo es rausging, und da kam dann so ein so jemand vom Hotel vorbei und guckte so ein bisschen erschrocken raus und meinte, I think your car is here. Da habe ich mich halt umgedreht und da stand so ein Konvoi von 5 so Militärfahrzeugen gepanzert mit so Gefechtstürmen also auf dem Fahrzeug und so weiter, und ich glaube 20 Soldaten mit Granatwerfern, mit 25.000 Schuss Munitionsboxen auf dem Pickup, mit so diesen richtig fetten Rambo-MGs, die man halt irgendwie mit einem starken Mann tragen kann, mit Scharfschützen und allem, was dazugehört, also ein Riesenaufgebot, und dachte, okay, diesmal wird's anders. Okay. Das sieht so, die kommen jetzt die großen Jungs zu spielen. Ja, genau. Und auch so Typen, so 2x2 Meter groß, die irgendwie dann da zum Schutz gehörten und dann halt in das Gebiet gefahren. Und wie lange war die Fahrt ins Gebiet? 3 Stunden, glaube ich, und die fahren echt zügig. Also da fährt man durchaus so 170, 180 mit den Pickups, weil die sagen, dann sind die schwer zu treffen. Ja, also schnell bewegen, viel Abstand zwischen und los geht's. Und vor Ort dann direkt den Löwen von Shingal getroffen, also Kasim Shesho, der einer von den Jesiden ist, der sich gegen den IS gestellt hat mit uralten Waffen, mit ein paar Mann, die gesagt haben, ey, entweder das oder das war's. Also so. Und außerdem ging es darum, eins ihrer Heiligtümer Schärferdin zu verteidigen. Und dann sagt, das ist Jahrtausende alt. Mhm. Also es ist so wie der Vatikan. Da sagt man nicht, oh, dann bauen wir es halt nochmal auf. Nee. Sondern also so, da geht's um was. Und also halt nicht, sagen wir, nur um Religion oder so, sondern wirklich um Kultur von dem Volk. Also so richtig wichtige Grundfeste. Also was man sich in Deutschland kaum noch vorstellen kann. Hier gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares, wo Leute echt sagen, also dafür fange ich mir eine Kugel ein. Selbst Brandenburger Tor sagt man, naja, dann ist es halt weg. Aber ich glaube nicht, dass da eine große Menge an Berlinern den bewaffneten Kampf drum starten würde, weil es einfach eine ganz andere Bedeutung noch hat. Und also so Leute waren echt, sagt, ey, Hut ab, also unglaublich, das zu machen, uns zu überleben, also beides. Und auf der, als es dann weiterging, also noch in die gefährlicheren Gebiete, da war es dann auch das erste Mal so, dass wir echt bösen Beschuss hatten, also mit Granaten, mit Scharfschützen, mit allem vom IS. Und das war richtig übel dann zeitweise. Also wurde dann wirklich aktiv auf euch geschossen? Genau, also wirklich Konvoi entdeckt, beschossen. Und die haben gesagt, na, genau das kann halt passieren. Also wenn man weit nach vorne geht, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Das Lustige war wirklich, die Leute total ruhig. Also routiniert erstmal Gegenfeuer, erstmal so Sperrfeuer geben irgendwie. Und die anderen aber nicht in Panik, nicht in Hektik. So, also, wo sind die? Wo ist was? Wer sieht was? Erstmal die Leute sichern wie mich. Also, da in der Gegend gibt es so riesige Felsen, so Meter groß am Satz, einfach dahinter setzen. Fertig. Also, da schießt keiner durch. Genau. Bleib sitzen, wir regeln das. Ganz einfach. Und haben sie auch. War auch dann okay, haben sie am Ende einen Raketenwerfer eingesetzt und dann haben sie die halt im Prinzip einfach weggeballert. Und wo man aber auch sagt, so selbst da, die haben eine solche Ruhe ausgestrahlt, so setz dich mal hier hin, wir gucken erstmal, was los ist, weil noch ist keiner getroffen. Ja. Also hey, da knallt halt was, aber bisher ist ja nichts passiert. Und solche Sachen eben. Und wo man denkt, ja, da hat man ein gutes, sicheres Gefühl. Und selbst ist man da extrem aufgeregt? Hat man da irgendwie Angst um sein Leben? Oder so, wie muss ich mir das, also, weil Beschuss ist ja nicht, was du jetzt jeden Tag in Berlin erfährst, gell? Genau. Und da ist es so, es geht so, also in dem Moment ist es eher so, so dieses Nervössein, okay, was muss ich tun? Also auf was muss ich reagieren? Muss ich jetzt auf was achten? Muss ich zum Auto? Muss ich hierbleiben? Sowas. Aber so, das geht. Und dann sind wir halt auch erstmal von da, also wir konnten dann zurückfahren, also war Passage wieder frei, sind zurückgefahren, sind dann aber extrem schnell gefahren, also wie immer, und sind dann ein Stück später, also eine Stunde später oder so auf dem Rückweg, aber durch ein Loch von einer Granate gefahren mit dem Wagen, sind hochgeflogen, sind von der Straße abgeflogen und das bei 180 ungefähr. Oh ja, das ist natürlich schon. Also so schon ein, also echt recht wilder Unfall eigentlich. Wieso auch immer, keine Toten im Auto, was ja schon mal gut ist. Ich hatte noch die Weste an, den Helm an, mir ist nichts passiert, ich war halt durchgeschüttelt. Beifahrer hatte sich aber am Bein halbwegs böse verletzt. Das habe ich dann erst versorgt und dann muss man aber trotzdem erstmal weiterfahren, bis man irgendwo in einer sicheren Gegend ist. Und, oder also sozusagen in der Zivilisation wieder, weil das war eine Gegend, die hatte der IS erobert. Dann haben die Kurden sie zurückerobert und da steht dann halt nicht mehr viel. Klar. Da ist es halt auch noch so, da funktioniert man halt und denkt nach und was macht man jetzt? Da war es dann so, von da bin ich dann mit meinem Leihwagen zurückgefahren zur Hauptstadt, weil ich am nächsten Morgen zurückgeflogen bin und es war irgendwie 3 Uhr morgens, als ich ankam und wir waren seit 7 Uhr morgens wach, völlig platt ins Bett gefallen, Leihwagen am nächsten Morgen abgegeben im Flughafen, so lange lief das immer noch. Und im Flughafen, so als dann im Flugzeug, als dann die Ruhe kam, als man über nachgedacht hat und die Aufnahmen angeguckt hat und so, glaube ich, bin in Wien umgestiegen. Und da saß ich dann und habe gedacht, so, boah, das war aber echt übel eigentlich. Also so da wurde einem das erstmal klar, die Sache, also mehrere Sachen. Diese Interviews mit den Jesiden da, also mit Qasim oder auch mit seinen Söhnen, also Yassir und Saleman zum Beispiel, die sind so grob in meinem Alter, die sind in Deutschland aufgewachsen und sind dann dahin gegangen, um das zu verteidigen, wo ich auch denke, ich mach das nicht, ich bleib hier, die machen das. Also sowas unterscheidet die von mir. Und Und dann, und wo ich auch denke, wenn es heißt, na, die sind Jesiden, das ist ja ihre Kultur, wo ich denke, nee, ich wohne auch auf diesem Planeten, wenn die Kultur ist, ist sie weg, auch für mich. Ja. Also nur weil ich da weniger mit zu tun habe, heißt ja nicht, dass die Kultur dann, also im schlimmsten Fall erloschen wäre irgendwann. Eigentlich geht das mich ungefähr so viel an wie die. Ja. Oder ich sage, Kultur ist mir scheißegal, aber so darum geht es in der Menschheit auf eine gewisse Art. Und dann auch, dass das wirklich im Kopf ankommt, dass die ihre Familien zum Teil verloren haben, Freunde, dass halt tausende Frauen da noch entführt sind, die Männer erschossen und was das alles bedeutet, so also im Detail, das kam also so richtig dann erst Stück für Stück an und dann halt auch später, wo man denkt, ja gut, das mit uns war auch knapp, aber ich bin da hingefahren, wohl wissend, was das ist, die leben dort und ja, es kam zu ihnen, also das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Und das war so der Moment, wo das dann so eintrudelt im Kopf eigentlich erst richtig. Und das ist halt dann schon hart, wenn man das so Stück für Stück sieht oder dann auch, wenn man das zu Hause mit Freunden oder so anguckt und man hat sich da halt so dran gewöhnt, also so, man ist ja Schritt für Schritt reingegangen und die gucken das und sagen, was ist denn da los? Mhm. Also so. Und wo man dann erst so versteht, so vom Umfeld her, okay, das ist die Rezeption bei den Leuten, die eben nichts damit zu tun haben. Mhm. Also so, das ist was Wildes. Und das ist halt echt hart zum Teil. Und als ich dann die nächsten Male, das nächste Mal da war, bin ich eingeladen worden von einem, also einem Menschen, der ist dort, also so vom Vergleich her ungefähr wie ein General, der führt ein paar tausend Menschen, der hat aber schon gegen Saddam gekämpft, der kämpft gegen den IS. Ist jetzt, ich glaube, 62, 63, also auf jeden Fall über 60, kämpft immer noch. Seine Frau auch. Ist so ein Kriegsheld. Also von ihm gibt es viele, viele Geschichten. Unter anderem, dass wenn Saddam-Soldaten gesehen haben, dass er kommt, die zum Teil einfach weggerannt sind. Also weil irgendwie allen klar war, mit dem legt man sich nicht an. Okay. Das geht nicht gut aus, egal wie. Und ich hatte auch vorher Videos von ihm gesehen, wie er wirklich wie in so einem Actionfilm einfach ohne schusssichere Weste, ohne Helm irgendwo auf dem freien Feld steht mit einem Scharfschützengewehr und auf IS-Leute schießt und drumherum fliegen die Kugeln und die treffen ihn nicht. Und der hat so einen Ruf, also so unsterblich zu sein, aber hinter ihm sind dann die jungen Soldaten, für die er ein Vorbild ist und sagt, Leute, ich gehe schon mal vor und dann, wir sehen uns nachher, ne? Und da will natürlich keiner sagen, ja, ich bin hier geblieben, der ist einfach alleine durchgegangen und führt die Leute da halt ran. Wie, mal zwei Schritte vorne dran, also hat sich dann das in dem Land rumgesprochen, dass du wieder kommst und dass du mit anderen Leuten Kontakt haben möchtest? Ja. Oder wie muss man das vorstellen? Ist ja nicht so, dass dann alle sagen, ach so, jetzt kommt Enno wieder und jetzt muss ich da wieder, der hat irgendwie coole Sachen berichtet und so oder ist mit der Freund von dem und mit dem gesprochen und da kümmert man sich drum oder wie muss man das vorstellen? Ungefähr so, also teilweise so. Teilweise ist so dann auch, dass auch die Nachrichtensender vor Ort darüber berichtet hatten, dass halt zum Beispiel jemand da war, also ich halt, und darüber berichtet hat oder die haben mit mir Interviews gemacht, wie ich aus Sicht eines Deutschen die Sache dort sehe und so weiter oder wie die Bundesregierung hier dort Sachen unterstützt oder ich weiß nicht was, alles Mögliche. Und dadurch war das durchaus so, dass mich da Leute dann kannten und dass ich dann auch die Angebote bekommen habe, du kannst mit uns in Einsatz gehen, du kannst hier was angucken und so weiter. Da kamen ganz viele so Angebote. Und so kam das eben auch von ihm, also Kakahama, der dann gesagt hat, ich kann gerne bei ihm wohnen, ich kann ihn begleiten und so weiter. Und so hat es dann darin geendet, dass ich da bei einem Parteivorsitzenden, General, der irgendwie seit 40 Jahren da kämpft, irgendwie zu Hause auf der Couch gepennt habe. Und er mich einfach zu allen Terminen mitgenommen hat, wo ich auch dachte, das ist echt abgefahren. Ja, ja. Und das ist mal ein echt wilder Einblick in ein solches Leben. Und auch was für ein Vertrauen, der mir da halt entgegengebracht hat die ganze Zeit, das war Wahnsinn. Da war es dann halt so, boah, da war ich dann bei so einem Anti-Terror-Unit, mit dem er halt zusammenarbeitet und solchen Sachen und war wirklich komplett an der Front unterwegs eine ganze Weile, so in Sichtweite von IS-Posten und sowas schon. Und das ist halt auch abgefahren, weil die haben vorher gesagt, also mit irgendwie europäischer Kleidung und sowas auf keinen Fall, da kannst du dir gleich eine Zielscheibe auf den Kopf malen. Ja. Und haben mir erstmal so traditionelle kurdische Kleidung gegeben. Und sagt so, und dann ziehst du halt die Flecktarnweste an und irgendwie einen Helm, der nicht auffällt und Sonnenbrille auf und so weiter, weil dann in einer Gruppe von unseren Soldaten, das geht einfach unter, weil die sagen, die schießen nicht auf jeden, den sie gegenseitig sehen. Ja. Weil die, also die kurdische Armee, die Peschmerga sagen, sie schießen jetzt nicht einfach auf jeden, der rumläuft, sondern nur, wenn ihnen irgendwas getan wird, wenn sie angegriffen würden, wenn es in ihr Gebiet geht oder sowas, wenn sie das mitkriegen. Aber sie haben ja kein Interesse an Expansion oder Eskalation in dem Sinne. Ja. Sie sind eigentlich froh, wenn sie aus der Nummer sauber rauskommen. Also außer sie werden irgendwo zur Hilfe gerufen, dann kümmern sie sich drum. Auf der anderen Seite schießt der IS auch nicht den ganzen Tag auf alles, was sich bewegt, sondern das ist durchaus so, wie es die Medien darstellen, gell? Das ist auch der Motto, du kannst nirgends vorbeigehen, weil genau. Die schießen auf alles, was sich da nicht bei drei auf den Bäumen ist, gell? Ja, und da gibt es so Abschnitte, da ist dann zum Beispiel ein Fluss zwischen. Keiner schwimmt jetzt einfach durch einen Fluss und man sieht schon, da hinten ist die Flagge vom einen und vom anderen, aber man hat keine richtig weitreichenden Waffen. Man könnte jetzt zum Ziel schießen, als Scharfschütze immer wieder rüberschießen, aber eigentlich hat man halt auch nichts richtig von, außer Munition verschwenden. Da sagen die, nee, dann warten wir lieber, bis wir hier irgendwie mit Panzern und so weiter stehen und sagen, wir wollen das Dorf einnehmen, weil wir brauchen den Bereich und wir wissen, wir den sichern. Aber nicht, dass man so kopflose Aktionen hin und her macht. Man sagt, klar, versteht man. Nur sagt, wenn du hier mit einer Kamera stehst in irgendwie deinen Klamotten, dann sagen die, oh geil, den will ich als Trophäe. Ja, klar. Und wenn es einer von vielen ist bei der Armee, dann nicht. Das heißt, das hat auch gut geklappt. Dann habe ich halt einfach mich da quasi unters Volk gemischt und meine Interviews gemacht. War aber eben nochmal eine ganz andere Art der Sache, weil ich dann halt wirklich mit den Armeeleuten unterwegs war, von morgens bis abends und nachts und so weiter und einfach damit aufgenommen und mitgenommen wurde. Und das halt in allernächster Nähe zum IS, was halt nochmal eine völlig andere Geschichte war. Und das ist halt so, im Laufe der Zeit gewöhnt man sich da dann einfach dran und merkt so, das funktioniert, das klappt. Jetzt ist es so, dass ich in ungefähr einem Monat wahrscheinlich rüberfliege. Das ist auch immer, das entscheidet sich immer erst kurz vorher, wann und wie genau. Da ist es auch so, dass mich eine Einheit gefragt hat und hat gesagt, ich kann bei Ihnen vorbeikommen, Minenräumkommando und Antiterror-Unit, und ich kann einfach eine Woche mit Ihnen quasi mitgehen und Sie erklären mir, was Sie da so treiben. Und da sagt, ja klar, interessiert mich natürlich. Wir gehen auch an Flüchtlingscamps lang, also dass ich das auch wieder machen kann. Ich sehe, wie sich die Städte entwickeln und ich sehe, wie sich die Sache entwickelt. Und das ist dann so, was ich als nächstes mache. Und das ist auch irgendwie so, man bleibt halt an dem Thema hängen, weil dann interessiert einen, wie geht's weiter, was ist mit den Leuten, was passiert. Und da kommt man dann auch nicht einfach so wieder von weg, merkt man. Also weil ich denke, ich könnte auch irgendwie nach Mallorca fliegen. Da würde ich irgendwie denken, ja, oder ich könnte da, also im Prinzip was Sinnvolles tun, weil man denkt immer, IS, ja, scheiße, und was mache ich jetzt? Und da habe ich dann immer das Gefühl, ja, aber indem ich drüber berichte, kriegen Leute zumindest mehr als sonst es mit. Viele kennen mich von denen, die es lesen, die vertrauen mir, die wissen, ich halt Vorträge, sie können vorbeikommen, sie können sehen, quasi ich existiere, ich bin echt. Ich habe das wirklich erlebt. Und dann bringe ich das Thema viel dichter an die Leute. Und ich habe dann auch zum Teil einfach zugesehen, dass ich mit Politikern drüber spreche. Ich habe mit Frank-Walter Steinmeier über die Waffenlieferung gesprochen. Der hat seitdem ein Foto von mir im Büro, wie ich an der Front stehe. Mein Material ist an Ursula von der Leyen gegangen. Ich habe vor diversen Botschaften Vorträge darüber gehalten, die selber keine gute Aufklärung vor Ort haben oder halt eben von ihrem Nachrichtendienst niemanden direkt da rumstehen haben. Und solche Sachen, und merkte halt schon, wie ich da also was bewirken kann. Und das ist dann so der Punkt, wo ich denke, dann fahre ich lieber da in meinem Urlaub hin und habe halt das Gefühl, ich habe zumindest ein kleines bisschen geholfen, dass was gegen den IS besser wird, als dass ich halt irgendwo in der Sonne liege und nichts tue. Okay. Und du hast jetzt natürlich dann jetzt ja da auch Material erzeugt. Haben dann Nachrichtenagenturen das angefragt, verwertet, dich angefragt? Teils, teils. Also verwertet ja, angefragt bedingt. Du hast ja da so eine kleine Aktion, da spreche ich drauf an. Genau, also da gab es mal so eine Sache, der FDP-Politiker Tobias Huch, den ich halt seit meiner Schulzeit kenne, der war mal mit mir da. Wo da? In Kurdistan. Ach so, der, okay. Genau, und der hatte dann, das war die Zeit, als Jürgen Todenhöfer kurz vorher das Interview mit den IS-Leuten gemacht hat, also wo er da 10 Tage, glaube ich, beim IS war. Und Tobias hat das furchtbar aufgeregt. Und Tobias hat dann gesagt, so, also ich habe gefilmt und irgendwann meinte er so, hier, film das, pass auf. Und meinte so, ich zeige euch jetzt mal, wie man ein Interview mit mir es macht und nahm halt so einen Bleistift raus und fing an, so eine Granatwerfergranate zu beschriften. Und hat da drauf geschrieben, meinte, hey, könnt ihr das mal dem IS zustellen? Ich will da ein Interview rüberschicken. Was? Und die Soldaten fanden das durchaus lustig, weil sie gesagt haben, ja, klar, warum nicht? Also so führt man Interviews mit dem IS und nicht anders. Und auch die Leute im Land, also da lief das halt in den Nachrichten auch und die haben gesagt, naja, da kommen zwei Leute, also ein Politiker und einer, der ihn filmt und der hier in der Gegend ist. Die gucken sich die Arbeit vor Ort an. Die helfen selber mit ihren eigenen Händen in Flüchtlingscamps. Mhm. Die gehen bis dahin, wo es knallt, um mit den Jesiden zu sprechen, um mit den Leuten vor Ort zu sprechen, mit den Hinterbliebenen, mit den Soldaten. Und die verstehen, wie die Leute hier ticken. Und die wissen halt, also wie es hier im Land geht. Und das ist eine tolle Sache. Was hier in Deutschland in den Medien zum Teil nur berichtet wurde, war, guck mal, der Idiot schreibt auf eine Granate und sagt, ja, wenn man 5 Jahre Arbeit vor Ort darauf beschränken will, dann ja. Mhm. Aber wenn man, abgesehen von diesem 57-Sekunden-Video, die jahrelange Arbeit drumherum sieht, die politische, die menschliche und so weiter, dann ist da vielleicht auch noch mehr. Aber es kommt immer darauf an, will man die Story erzählen oder will man Clickbait machen. Mhm. Und so haben alle großen Medien, ich glaube Fokus, Stern, Spiegel, T-Online, Welt, alle möglichen, dieses Video oder Bilder davon benutzt. Insgesamt waren 26 Medien, die dabei waren, aber irgendwie hat mich nicht einer gefragt. Mhm. Die einzigen, die es korrekt lizenziert hatten, war die Bild-Zeitung und die war natürlich absolut stinkig, dass sie es exklusiv lizenziert haben, ja, und es dann alle anderen benutzten und haben gesagt, hallo, wir sind immer die Bösen, ja, und ihr benutzt das Material unlizenziert. Also irgendwie stimmt hier was nicht. Ne? Mhm. Was ich auch durchaus verstehen kann, dass man dann stinkig ist, weil ausgerechnet die Bild-Zeitung monatelang eigene festangestellte Redakteure in der Gegend hatte. Ich glaube 5 Monate wirklich inzwischen durchgehend. Ich gesagt habe, welche andere Zeitung hatte einen eigenen festangestellten Redakteur da aus Deutschland? Ich glaube wirklich keine. Soweit ich das weiß. Ich habe auch mal ARD und ZDF gefragt. Nicht die Freelancer, wo ihr sagt, vielleicht kaufe ich von dir was, vielleicht auch nicht. Nicht genau, ja. So, wo ich denke, dann nimm dir ruhig den Freelancer, aber drück ihm vorher das Geld in die Hand, sag, hier hast du 10.000 Euro, bitte fahr rüber und mach eine Reportage und nicht dieses Film erstmal und vielleicht gucke ich, ne? Ja, ja. So, er sagt, wo habt ihr das gemacht oder warum, wenn der Freelancer doch gute Arbeit macht, warum stellt ihr den nicht ein? Mhm. Warum kriegt der nicht einen unbefristeten festen Arbeitsvertrag? Wenn ihr doch sagt, der macht gute Arbeit, warum nicht? Ich habe jetzt nicht verstanden, warum die Bild als einziger das getan hat. Das klingt doch gar nicht nach dem Bild-Zielpublikum, oder? Ist so, da muss ich auch sagen, nachdem ich da also mit den Leuten mehr zu tun hatte, habe ich das auch so erst mehr und mehr verstanden. Also der Punkt ist relativ einfach. Da gibt es so 2 Leute, also vor allem Paul Ronsheimer, der fliegt so von wo es knallt zu, wo es knallt, rum und um die Welt. Der war bei den Protesten in Hongkong, der war im besetzten Kobane. Nicht nachher, als alle kamen, der war drin, als es noch belagert war, hat sich reinschmuggeln lassen und solche Sachen. Der war in Bagdad, als es da noch heiß herging und all so ein Kram. Und der sagt, ja, bei der Bild geht das. Die zahlen das, die nehmen das Risiko in Kauf, sagt die anderen, schreiben aus Agenturmeldungen zusammen. Also kann er entweder bei der Bild diesen Job machen, mit Narrenfreiheit, mit Etat, mit allem und seinen Artikel schreiben, oder er geht zu den seriösen Medien und sitzt am Schreibtisch. Okay. Und er sagt, okay, verstehe ich total. Wenn man da einmal drin ist und sagen wir mal in seinem Metier der King, der alles machen kann, dann denke ich, ey, ich würde auch nicht gehen. Also warum denn? Und dann Klaas Weinmann, der ist eigentlich der Videochef, oder das heißt eigentlich, aber der war halt auch selber vor Ort. Und das fand ich auch ganz interessant, weil der halt auch gesagt hat, so ja, also hatte mich gefragt, kennst du hier wen, wen hast du an Kontakten, wen habe ich an Kontakten? Das war so einfach, die haben mir gesagt, wen sie kennen, ich habe gesagt, wen ich kenne und dann hat man sich ausgetauscht und Informationen getauscht und so, wie man das so eigentlich macht unter Kollegen, denke ich so. Und auch ohne Scheu, und ich denke, die haben das weit dickere an Background, an Kontakten und sowas, war ich von ausgegangen, war dann aber doch so halb-halb irgendwie, das ging ganz gut, also dass man sich da was zuspielen konnte, aber halt total freundlich und problemlos. Mhm. Und Und da ich dann gesagt, das ist halt auch, also Bild an sich bin ich halt auch kein Fan von, aber diese Arbeit, die sie dort machen, also darauf beschränkt kann man nur sagen, alles ordentlich. Auch die Artikel, die ich gelesen habe, alles gut gemacht, gut recherchiert. Und die haben auch schon seit Jahren Kontakt mit mir gehabt. Also auch als ich da nur in den Flüchtlingscamps unterwegs war, als also jemand, der ein bisschen drüber geschrieben hat, haben die schon gefragt, wo bist du, was machst du, worum geht's? Und haben den Kontakt gehalten. Ich denke, ja, das zahlt sich dann eben aus, wenn man mal dann diese eine Story hat. Ja, die machen sich noch diese Arbeit, weil sie halt das Geld für haben, weil sie es machen können einfach. Bei den anderen wird's Geld einfach knapp und da muss man zusammenstreichen. Aber ich denke, ja, dann ist es zwar die Bild, aber zumindest auf das bezogen, wo ich mit denen da zusammenarbeite, kann man denen echt keinen Vorwurf machen, dass sie es nicht ordentlich machen. Und das ist dann auch so, da kriege ich immer viele Schelte für, wo ich denke, wieso? Ich kann doch sagen, dass sie da einen ordentlichen Job machen, da spricht doch nichts gegen. Und zum anderen, dann zeigt mir die anderen, die das machen. Ich verstehe, dass man kein Geld für hat, dass man Angst vor hat, hinzufliegen und alles. Ja, dann soll man das doch einfach sagen. Dann soll man doch sagen, ja, mache ich nicht. Und nicht so tun, als ob man da selbst das alles erwirtschaftet hat, was man aufschreibt, sondern im Prinzip aus diesem Zwang, dass alle drüber schreiben, man auch drüber schreiben muss. Ja. Und dann halt im Prinzip so eine unsaubere journalistische Arbeit halt einfach abliefert. Ja, genau. Wo ich denke, natürlich muss man fürs Portfolio alle Themen abdecken. Aber wo ich denke, wenn ich Agenturmeldungen lesen will, dann mache ich Reuters auf, da muss ich nicht eine Zeitung lesen, die Agenturmeldungen druckt. Ja. Also deswegen, ich lese halt in Berlin Zeitung wegen dem Lokalteil, also Berlin-Teil, klar, da haben die ihre eigenen Sachen. Und sonst lese ich halt Neue Züricher oder gucke CNN oder BBC für den internationalen Teil. Also die, die wirklich noch Leute haben oder meist wirklich Al Jazeera, BBC und CNN, weil dann hat man so im Durchschnitt, weiß man, was die Story ist. Ja. Verstehe ich. Und jetzt, wenn du jetzt nächsten Monat oder da wieder hinfliegst, hast du da konkreten, also Auftrag klingt jetzt übertrieben, aber hast du dir dann was auf die Agenda geschrieben? Triffst du dich auch mit den anderen Journalisten? Wie ist das so die Agenda? Was hast du dir das so vorgenommen? Also ich treffe mich wieder mit den Redaktionen vor Ort, die ich kenne, und frage die einfach, was sie so machen, einfach zum Kontakt halten. Das ist immer ganz interessant. Dann will ich halt wirklich mal im Detail zeigen, wie geht diese Minenentschärfung da? Das ist nämlich räudig. Das geht halt mit einem einfachen Seitenschneider und einem Phasenprüfer. Okay. Und das war's an Equipment und auch keine Schutzausrüstung richtig. Das ist dann so ein bisschen Fummeln. Also da würde ich die Kamera dann da lassen, sagen, ich hole sie nachher wieder, wenn es geklappt hat. Und halt mal zeigen, auf was für einem scheiß Niveau die da arbeiten müssen. Und sie machen es trotzdem. Das ist halt der Punkt, weil sie sagen, es wird ja sonst nicht besser. Genau, also die Minen da länger liegen zu lassen, wird eher gefährlicher als besser. Genau. Ja. Und solche, also das machen. Aber ist Minen auslegen nicht gegen eine Genfer Konvention oder irgendwas? Ja. Aber wen interessiert's? Ja, das stimmt. Also naja, es gibt so viele Dinge, die gegen Genfer Konventionen sind, aber zum einen, der IS hält sich da wenig dran, auf Journalisten schießen wir auch dagegen. Und auf der anderen Seite, also selbst die UN-Mitglieder, selbst UN-Sicherheitsratsmitglieder halten sich nicht unbedingt dran. Und wenn der UN-Menschenrechtsvorsitz gerade bei Saudi-Arabien liegt, dann Also insofern, ja, das ist immer sehr schön auf dem Papier und dann guckt man sich in der Praxis an, wie es aussieht. Ja, und da ich ja so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, die will ich halt machen. Und ansonsten, wie immer, mit den Leuten Interviews, was treibst du hier und warum? Und dann am Ende gucken, wo das endet. Okay. Und hast du jetzt dann auch, also machst du das wieder auf deinem eigenen Blog oder willst du auch da die Stories auch an Verlage vergeben? Würde ich durchaus. Bisher war die Anfrage immer nicht so groß. Oder die Leute haben gesagt, na, das ist aber zu viel eigene Meinung und es müsste so und so sein. Und dann würden wir irgendwie 100 Euro oder so bezahlen oder 200, wo ich echt denke, nee, dafür mache ich, also ich habe die ganzen Reisekosten, ich habe das Risiko und alles. Ja. Und dann soll ich es euch noch mundgerecht zurechtschreiben. Nee, das lohnt nicht. Also man kann mich ja gerne interviewen, man kann die Story zusammenschreiben oder was auch immer. Aber mir ist das zu viel Arbeit. Da mache ich es lieber für meinen Blog. Das lesen dann auch. Also diese Artikel lesen 50 bis 100.000 Leute. Da sehe ich dann immer, das, also der Kram ist dann doch von großem Interesse. Und dann darf gerne jeder sich darauf stützen oder mich weiteres dazu fragen. Ist ja auch gar kein Problem. Und wer das halt nicht will, der lässt es eben. Okay. Ja, es ist ja auch ein interessantes, Anführungszeichen, ja, du machst ja da ein Stück weit besser, gell? Das interessiert dich ja auch. gehört ja auch so ein Stück weit auch zu deinem, ich würde sagen, schon beruflichen Background. Gell? Mhm. Du klärst ja im Bunker auf, du hast einen Verlag, du berichtest über Dinge oder sorgst dafür, dass Menschen über Dinge berichten. Also das ist ja schon mit Berufsbezug. Gell? Und dann plus natürlich das persönliche Interesse durch die Verbundenheit deines Freundes da, kommt natürlich da eine ganz andere Wertung in die ganze Geschichte. Gell? Auf jeden Fall. Und also ich stelle mir jetzt auch vor, spannend vor, da mal so ein Training mal mitzumachen und sich darauf vorzubereiten, dann auch mal mit den, Anführungszeichen, mit den großen Militärjungs da mal durch die Gegend zu ziehen und sich das mal anzugucken, wie so wirklich das Leben da vor Ort ist. Ja. Also ist jetzt nicht typischerweise ein Urlaubsland, wo Leute sagen, ach ja, komm, da fliegen wir mal hin und gucken uns das mal an. Ja, aber ich denke, das wird's wieder, wenn da Ruhe eingekehrt ist, weil die Leute sind so freundlich, wie man sich kaum vorstellen kann und die Landschaft ist schön. Mhm. Also das hat gutes Potenzial. Mhm. Wo ich denke, vor 20 Jahren ist auch noch keiner nach Dubai geflogen. Korrekt, ja. Es war halt auch nur so ein Fleck Wüste. Mhm. Und die haben auch großes Potenzial, also ordentlich was draus zu machen. Mhm. Deine Artikel natürlich aus dem Blog wird man natürlich auch hier in den Shownotes verlinken, machen wir natürlich auch. Wie lange willst du wieder da sein, vor Ort sein? Wahrscheinlich nur eine Woche, weil ich immer nicht allzu lang wegkomme. Mhm. Aber es reicht auch im Normalfall. Danach bin ich platt genug, weil ich das halt auch, also körperlich einfach nicht gewohnt bin, diese Belastung. Und deswegen reicht das im Normalfall. Okay. Und wann weißt du dann, wann du genau dahin darfst, kannst? Also wie ergibt sich das? Schreib dir eine Mail, rufen die dich an? Na, es geht in beide Richtungen. Also ich kann einfach sagen, ich komme vorbei und dann ist immer auf gut Glück, wer hat Zeit, wer kümmert sich drum. Es gibt ein paar Leute, die sagen, du kannst immer herkommen und dann gucken wir. Mhm. Aber wenn ich eh so kurz bin, versuche ich es natürlich vorher zu timen, dass ich dann auch die Zeit ordentlich nutze. Und dann ist zum Beispiel so, es gibt eine interessante Offensive an. Und wo die gesagt haben, ich soll ihnen Zeitrahmen nennen, wann ich kann. Und wenn sich in der Zeit was tut, dann werde ich kurz vorher informiert. Mhm. Das sind auch so Sachen, das hatten wir schon mal, wo ich auch denke, da passt offensichtlich das Vertrauen, dass sie sagen, übrigens, übermorgen solltest du hier sein, wir holen dich dann ab. Mhm. Und wo ich dann aber auch meist vorher nicht kommuniziere, dass ich rüberfliege, sondern erst wenn ich da bin, sage ich dann halt auch, ich bin da und jetzt geht's los. Und deswegen, also meist ist das so halb-halb, also so ein Zeitrahmen, in dem ich kann und dann eben die Ansage, ab wann es sinnvoll ist, rüberzukommen. Und wie kommunizierst du da mit denen? Also haben die deine Telefonnummer, hast du da vor Ort ein Mobiltelefon? Genau. Oder ist es alles über Kontakte oder also, wie kannst du mir das vorstellen? Es ist so, ein Großteil läuft einfach über einen Facebook-Chat, weil ich die Leute kenne, dann schreibt man da hin und her, das klappt sehr gut. Mhm. Und vor Ort ist es dann meist so, dass mich irgendjemand abholt, also ein Fahrer, ein Protokolloffizier oder sowas, der quasi mich von einem zum anderen bringt und dann treffe ich irgendwann aber wieder Leute, die mich kennen, die entweder sagen, du kommst mit mir oder die sagen, das ist ein guter Kumpel von mir, also dem ich vertraue und der nimmt dich jetzt die Tage mit und der wirft dich nachher wieder irgendwo raus. Okay. Und dann bist du auch mit Militärs unterwegs, schläfst in den Camps und also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt da eine Sonderbehandlung hast und sie dich dann irgendwie ins goldene Bett reinlegen und Passiert zum Teil auch, also ich habe da schon in wirklich den schicksten Hotels geschlafen, die ich auf der Welt gesehen habe. Also dass die waren in Erbil. Also ich habe 40 Länder auf der Welt gesehen und viele Hotels. Was Besseres habe ich nicht gesehen. Okay. Ah ja, sagt, das ist sehr schön, aber das kann ich auch in Berlin im Ritz haben. Ja, ich will es gar nicht. Mhm. Das ist aber so die Höflichkeit wieder, dass die sagen, na, aber hier ist irgendwie unbequem und so. Und so zu den Highlights gehört dann irgendwie, also zum einen beim General auf der Couch pennen, fand ich schon ganz lustig. Ja. Und zum anderen im Ferienhaus vom Premierminister, oder das heißt im Ferienhaus, das klingt also in so einer, in einer Waldhütte, mit Toilette außen. Mhm. Das ist auch lustig. Ich höre mal das mit, ja, dieser, der herrschende Clan dort und die haben goldene Ferraris und ich weiß nicht was, wo ich sage, ja, ich habe in der Wochenendhütte gepennt. Mhm. Da ist draußen dran ein Toilettencontainer und das Ding hat 5x5 Meter und eine Feuerstelle in der Mitte. Ich wette, da sind Milliarden reingeflossen. Die sind verbuddelt. Genau, das ist so obskurste Theorien immer. Und wo ich ja dachte, das ist halt schon lustig, weil wir waren da in den Bergen, wir mussten da irgendwo pennen und dann haben die gesagt, ey, also irgendwie, können wir da hin? Und der hat gesagt, ja, ja, klar. Also er ruft quasi den Portier oder den Pförtner, also wer da sozusagen aufpasst, also den, der an der Schranke an, dass wir da vorbeikommen und da die Nacht bleiben. wo ich auch dachte, das ist auch lustig, wie die Kontakte da sind. Und wenn ich hier sagen würde, ey Merkel, kann ich mal gerade in deiner Waldhütte pennen? Also ich wüsste überhaupt nicht, wann da anfangen soll. Und da ist, ich habe einen angerufen, der kennt, und ja, können wir machen, ist kein Thema, hat er Bescheid gesagt. Okay. Dachte, ey, das ist auch also ein Entgegenkommen, wie man es sonst auf der Welt nicht kennt. Okay, das ist ja echt interessant, ja. Ja. Wenn du vor Ort bist und berichtest du auch vor Ort, also hast du da, bist du da internetmäßig online und bist da unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also ich twitter meist, also weil gerade, also Telefon, Internet gibt es eigentlich überall, aber zum Teil halt echt nur, also so an der Front nur GPS oder so, weil es irgendwo in der Wüste ist. Das heißt, meist twitter ich und meist, wenn es geht, bin ich abends irgendwo oder manchmal fährt man auch wirklich von der Front einfach in die nächste Stadt für Besorgung und da hat man dann LTE und kann schnell ein paar Bilder hochladen und ein bisschen Text schreiben. Ja. Und das mache ich dann also so, wie es gerade verfügbar ist. Und du hast jetzt mittlerweile dein festes Equipment da, also oder kriegst du da wieder von denen das Zeug gestellt oder? Nee, ich habe also meine Schutzausrüstung habe ich selber, also zum einen also so die schusssicheren Sachen, dann aber auch medizinisches Equipment, dann auch Kamera, Aufnahmegeräte, den ganzen Kram, das ist alles mein Privatkram. Das nimmst du auch jedes Mal wieder mit? Ja. Also, ja. Das, okay. Wird immer hin und her geflogen, ja. Okay, das ist halt so also ein bisschen mehr als 20 Kilo Gepäck. Ja, da muss man auch sagen, also da gibt es auch Airlines, die da freundlicher und unfreundlicher sind. Ich hatte Turkish Airlines mal gemailt, so also hier, das mache ich und ich brauche mehr Gepäck und irgendwie innerhalb von 3 Stunden kam zurück, ja, wir haben dir mal 50 Kilo Freigepäck eingetragen, wenn es nicht reicht, melde ich. Cool, ja. Ich dachte, das ging einfach. Da habe ich das mal der Lufthansa gemeldet und die haben gesagt, ja, 18 Euro das Kilo, steht doch in der Preisliste. Also das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, damit umzugehen. Okay. und deswegen, also ich brauche 30 Kilo, da komme ich so gerade eben mit hin. Und meist gab es immer irgendeinen Deal mit der Airline, dass das schon geklappt hat. Aber wie gesagt, so locker wie Turkish Airlines habe ich da keine erlebt. Die waren da echt sehr entgegenkommend immer. Das heißt, du schreibst ihnen einfach, was du machst und sagst, pass auf, du hast halt ein bisschen Equipment dabei. Das tut die. Also ich schreibe auch hier, ich verdiene damit kein Geld. Guck das auf meiner Homepage. Ja. Da bin ich, also hier ist ein Foto an der Front und hier, ich bin wirklich da. Ja. Ich gebe es in die Welt, muss das irgendwie finanzieren, das Übergepäck ist zu teuer. Ja. Und dann sagt Turkish Airlines, ey, verstehen wir. Okay. Wo ich dachte, boah, das ist mal fair. Ja, stimmt, okay. Dann, aber gibt es dann auch so Hassle, wo du sagen musst, ja, manche Airlines sind dann so, ja, musst du genau angeben, was für eine Serie mit einer Kamera hat und Die kommen eh alle nur ins Handgepäck, die Kamera und alles. Aber eigentlich, das ist kein großes Problem. Was halt immer ist, der Zoll öffnet den Koffer halt jedes Mal, jeder Zoll, wo der vorbeikommt. Also manchmal hat man ja diese Zettel drin, wir haben den Koffer geöffnet, manchmal auch nicht, aber das ist einfach, ich habe obendrauf also so die Einladung von der Regionalregierung, wo steht, der kommt hierher und berichtet. Achso, du kriegst also, jetzt offiziell so eine Einladung sogar. Okay. Das hilft schon mal. Also wo steht, der ist wirklich hier unterwegs, um von hier zu berichten und wir kennen den so nach dem Motto. Also so ein hochoffizielles Papier, das kriegst du vorher per Post zugestellt. Genau. Und dann habe ich aber auch einfach eine Packliste, das wurde mir von einem anderen Journalist mal empfohlen, der meinte, mach das mal, schreib mal oben drauf. Ich habe hier drin die schusssichere Weste, den Helm, das medizinische Kit, das und das. Und also so wofür? Das für persönlichen Schutz, das persönlichen Schutz. Und wenn du irgendwas mitnimmst, was du verschenkst, keine Ahnung. Und irgendwie die Flasche Cognac, Gastgeschenk oder so, sagt, das hilft viel, weil dann sehen die, der Typ irgendwie fährt darüber, um zu berichten. Das ist sein persönliches Schutzequipment. Das ist nicht zum Verkauf oder was Obskures noch sein könnte. Ja. Und das macht es einfacher, weil dann gucken die drauf, sagen, oh ja, das kommt ungefähr hin, jetzt müssen wir nicht den ganzen Koffer durchwühlen. Okay. Und das hat wirklich geklappt, immer wieder, als man sieht, dann ist so die Weste angehoben worden oder so, dass man mal drunter gucken kann, also ist nicht alles durcheinander. Ja. Und wo ich zum anderen aber auch denke, bei Zoll und so weiter, ist mir auch total egal, ob die einen Koffer gucken oder nicht, also es ist ja ein sinnvolles Anliegen und dass sie in den Koffer gucken, ist auch irgendwie sehr verständlich. Klar. Und aber sagen wir mal, um die Leute mache ich mir auch keinen Kummer. Also weder hat was gefehlt, noch war zu viel drin. Und sie haben ja ein berechtigtes Interesse, bei den verschiedenen Flughäfen die sicher zu halten. Und deswegen denke ich auch so, also das ist mir auch total egal. Also weil so spannend sind die Sachen nicht, die da drin sind. Und wenn ich wirklich etwas Privates habe, dann packe ich es halt ins Handgepäck, wo ich sehe, wer es anfasst. aber dass so ein Koffer potenziell durchwühlt wird, weiß man ja. Also das ist halt das Reiserisiko und gerade mit so einem Koffer. Ich wollte gerade sagen, vor allem mit dieser kugelsicheren Weste, die ist ja auch schlecht durchleuchtbar. Das heißt, es ist schon relativ normal, dass er halt dann, wenn das Gerät sagt, irgendwie kann ich durchleuchten, hole ich mal raus und dann merken sie, oh, wiegt auch vielleicht ein bisschen mehr. Genau. Hat der Backstein jetzt drin oder? Genau. Ah ja, und dann sieht er, okay, macht das Ganze. Ja. Okay, das ist ja auch nochmal so ganz interessante Tipps, die man ja sonst auch nicht mitbekommt und sagt, hey, wie muss ich mich da eigentlich verhalten? Ja. Und aber wenn du dich da jetzt fortbewegst und bist jetzt nicht an der Front, ist das Leben ganz normal. Ja, total. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie dann unterwegs immer, also in den Medien kommt es einem so vor, dass du dich nirgends bewegen kannst, weil eigentlich alles schießt auf dich und du bist permanent in Gefahr, sondern das ist halt, das Leben geht da ganz normal weiter, bloß in diesen annähernden IS-Gebieten, da ist halt irgendwie, geht halt der Punk ab. Genau. Das ist so, man kann sich ins Café setzen, man kann ins Kino gehen, man kann Theater gucken, das läuft alles ganz normal und erst so 10 bis 5 Kilometer vor der Front fängt der Bereich an, wo es heißt, so, hier solltest du nicht weiterfahren, außer du weißt sehr genau, was du tust und kannst uns erklären, was du auf der anderen Seite der Schranke willst. Mhm. Also da landet man auch nicht aus Versehen. Und ansonsten ist wirklich das völlig normale Leben. Okay. Und wie stark sind die lokalen Medien von diesen Ereignissen geprägt? Also geht in den Nachrichten nichts anderes als, mein Gott, hier ist halt Kampf da und Kampf hier, oder ist es halt irgendwie auch so, ein Thema. Ja, so teils, teils. Also natürlich ist es das dominierende Thema. Mhm. Also alles darum, auch wie finanziert man das und so weiter. Und jetzt gab es zum Beispiel Lehrerproteste. Ich glaube, 6.000 Lehrer haben demonstriert in der Gegend, was da echt eine große Menge ist, weil einfach ihre Gehälter ausbleiben, weil das ganze Geld in Flüchtlinge und Krieg geht. Mhm. Und man sagen kann, da ist es wirklich so, dass das Geld an die Flüchtlinge geht und nicht an die einheimische Bevölkerung. Und keiner sagt die blöden Flüchtlinge, sondern die sagen, wir müssen jedem helfen und ich gönne ihm jeden Cent, aber ich hätte gern mein Gehalt, weil ich muss meine Rechnung bezahlen. Ja. Also man auch merkt, die Argumentation ist eine ganz deutlich andere. Und die haben auf 5 Millionen eigene Einwohner gerade 2,2 Millionen Flüchtlinge. Wow. Das ist mal eine Zahl. Ja. Und die sagen, Flüchtlingskrise, hier nicht, aber ich brauche meine Kohle. Mhm. So. Und das heißt, das hängt meist miteinander zusammen. Oder auch, wie werden die Flüchtlinge integriert? Aber es gibt da natürlich auch andere Themen, dass man sagt, hier hat eine Uni neu aufgemacht, da wird ein Theaterstück aufgeführt. Ich würde schon sagen, Hälfte bis 2/3 geht irgendwie um das Thema dieser Krieg, die Folgen und was da so mit dranhängt. Aber es heißt halt immer, ja, wir müssen das tun. Also auch Grenzen zu, überhaupt kein Thema, käme überhaupt keiner drauf. Das wäre, also ich glaube, für die wäre das völlig obskur zu sagen, wir lassen keinen mehr rein. Mhm. Sondern die Frage ist, wie können wir das hier irgendwie verpacken? Mhm. Und die sagen vor allem, nicht wir. Liebe Welt, jetzt ist echt mal der Punkt, wo ihr helfen müsst. Also nicht, wo wir sagen, könntet ihr, sondern nein, das ist jetzt eure Aufgabe, schiebt mal Kohle rüber, weil jetzt brennt's hier. Ne? Mhm. Und wo ich auch denke, die Forderung ist auch völlig berechtigt. Weil wer 2,25 Millionen oder 2,2 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, ohne ein eigenes Land zu sein und davon 1 Million aus dem Irak, also quasi aus ihrem eigenen Land, wo ihre Zentralregierung die Sicherheit nicht gewährleisten kann, so da verstehe ich, dass man sagt, so und jetzt macht mal bitte alle eure Portemonnaies auf, weil wir kümmern uns um die Scheiße. Mhm. Und das klappt sehr, sehr zögerlich. Und das ist halt auch so ein Punkt, dass sie sagen, wir kümmern uns um alles. Wir halten den IS draußen, wir versorgen die Flüchtlinge. Und dann helft ihr uns nicht mal, also da erwarten wir aber mehr. Mhm. Da denke ich, das verstehe ich total, das ist auch völlig berechtigt. Und im internationalen Kontext, kriegst du das mit, dass da jetzt verschärft das gehört wird? Oder kriegst du, sagst du eher, also auch ein Stück weit deiner Berichterstattung vor Ort und so weiter, dass da das keine leeren Versprechungen sind, sondern dass es wirklich da ernst ist und die das jetzt nicht irgendwie nutzen, um halt jetzt da irgendwie Knete abzugreifen. Das Geld geht da komplett rein, das sieht man halt. Also man kann sich ja auch schon vorstellen, 2 Millionen Flüchtlinge versorgt man nicht mal eben. Ja. Die hängen total vom Öl ab. Der Ölpreis ist ja in Tiefsturz gegangen. Ja. Also und die Kombination, da braucht man kein Mathe-Genie zu sein, um zu wissen, das haut einfach nicht mehr hin. Mhm. Außerdem legen die ihre Zahlen auch relativ weit offen. Das ist kein großes Geheimnis. Und ich meine, man weiß, welche Fördermenge die haben. Man weiß, was ein Barrel Öl am internationalen Markt kostet. Dann kann man sich das selber ausrechnen. Und das ist echt erbärmlich. Und die haben Geld geliehen gekriegt, die kriegen Hilfe gestellt und so weiter. Es geht schon, aber halt nicht in dem Maße, was nötig wäre. Ist ja auch den praktisch hier einziger große wirtschaftliche Faktor, ist ja Bodenschätze, sprich Erdöl. Ja, genau. Das heißt, die haben ja sonst jetzt nicht andere Produkte, wo du sagst, das exportieren die und können die irgendwie auf dem internationalen Markt erwirtschaften. Ja. Okay. Ja, ich glaube, 23:42 ist eine gute Zeit, oder? Ja. Ja, ich glaube, dann fehlt doch mal so langsam das Ende. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall in einem Monat, was du zu berichten hast. Vielleicht können wir uns ja dann nicht für einen 20-Stunden-Podcast zusammensetzen, vielleicht mal für eine kürzere Episode, was dann so erlebt und passiert ist. Weil bin ja mal gespannt, wie es da jetzt so weitergeht und was du so zu berichten hast. Ja, ich freue mich auch und komme gerne wieder. Super, dann erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Und bis bald. Dankeschön. Gerne. Tschüss.